Aufnahme? Die Aufnahme läuft und wir haben diesmal begonnen mit ein bisschen Geplötere von Thomas, da ich noch... So, Super Dropkick Drama 158. Mit der Zeit geht mir das Super ein bisschen auf die Nerven. Die WWE könnte das gerne mal wieder abschaffen. Solange die WWE das macht, machen wir das aber auch. So, wir sind heute total ungeplant, beziehungsweise ich natürlich. Das heißt, ich muss noch mal kurz aufstehen und Thomas wird jetzt wieder Alleinunterhalter spielen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke. Denn heute hat ja der Mirko Geburtstag. Richtig. So, jetzt bin und ich da. Und da er so alt geworden ist, braucht er auch ganz schön lange, um irgendwie von der Couch aufzustehen. Ich bin nicht von der Couch aufgestanden, ich bin vom Stuhl aufgestanden, habe das Licht umgewechselt und habe das Fenster zugemacht, habe mich dann wieder hingesetzt und... Ach so, du hast jetzt draußen das bitte Aufnahme bitte nicht stören-Schild angeschaltet. Ja, ja, klar, genau. Wie er im professionellen Studio so hat. Ja, genau. Direkt vor der Scheibe ist hier so ein riesiges... Nein, also ich habe natürlich nur das Fenster zugemacht, weil das hier so schon eiskalt genug ist. Und dann habe ich das grelle Licht ausgewechselt gegen das gemütliche Abendlicht. Was man hier nicht alles hat. Weil du ja nachher noch das Traumschiff guckst und dann musst du ja das gemütliche Abendlicht dabei anhaben. Ja, 30 Jahre Traumschiff, das lasse ich mir nicht entgehen, du. Ich hab nur die Werbung gesehen, also ich gucke das sonst nicht. Sonst wüsste ich ja, das. Ja, ich weiß das nicht so genau. Aber ich weiß, dass Harald Schmidt mitmacht. Der macht das schon seit einigen... Ja, weiß ich gar nicht. Ja, ja, Thomas weiß das wieder, ne? Es gibt ja sonst immer nur so Weihnachten rum, diese neuen Folgen. Und der macht das schon seit einiger Zeit mit. Thomas ist informiert? Ja, ich gucke das ja noch. Heute Abend gucke ich das auch klar. Nee, also ich weiß gar nicht, was ich heute Abend gucke. Also für alle zum Vorwarn, diese Folge wird viel über Themen, die niemanden interessieren. Ich werde heute Abend, ich werde was lesen. Kurze Frage, hast du die UFC geguckt oder nicht? Nein, natürlich habe ich die nicht geguckt. Dann würde ich dir einen großen Tipp geben, guck dir die an, weil die Namen sind zwar alles Unbekannte gewesen, aber das war eine hervorragende Show. Ja, ich glaube, heute Abend gucke ich das aber nicht, du. Ich werde ein bisschen lesen, ein bisschen Musik hören. Ich muss noch die Dropkick Drama reinstellen und mal gucken, du. So, dann sag mal erstmal, wie alt bist du denn heute geworden? Darfst du das sagen? Nee, das darf ich nicht. Das darf ich aus jugendrechtlichen Schützen hier gründen und so. Jetzt habe ich das schon wieder total falsch gesagt. Jugendschutzrechtlichen Gründen. Das wollte ich sagen. Aber wo muss man denn jetzt die Geschenke? Die Geschenke hinschicken? Oh, ja, das ist auch ganz schwierig. Ich darf die Adresse hier wahrscheinlich... Ja, die Adresse steht im Impressum vom Wrestling-Blog. Einfach mal ins Impressum gucken, da steht das alles drin und dann die Adresse kommt dann... Da steht dann eine Adresse drin? Ja, natürlich. Das ist ja aus... Hoffentlich kommt da nicht mal ein erboster Wrestling-Fan und wirft irgendwelche Scheiben ein. Nein, also wir haben hier natürlich regelmäßig große Fans des Wrestling-Blogs, die hier kommen und... ja, die trinken da eine Tasse Tee mit uns und so. Das ist natürlich hier schon gängig, dass sie kommen. Regelmäßig. Das muss natürlich aus rechtlichen Gründen, muss natürlich die volle Anschrift im Impressum stehen. Die Telefonnummer steht da, glaube ich, hoffentlich nicht. Nein. Man kann mir eine Mail schicken, gerne. Mails lese ich immer gerne. Ja, das ist ja blöd, wenn du jetzt ganz viele CDs geschickt bekommst. Erzähl mal, welche CDs du bekommen hast zum Geburtstag, nicht dass du doppelte Sachen bekommst. Ich habe eigentlich gar nicht so viele CDs bekommen, ich habe mehr Bücher bekommen. Ich kann aber trotzdem mal... Aber von einer CD weiß ich ja. Ja, ich habe Wild Flag, gleichnamig. Ist die Wild oder White? Ich weiß es gar nicht. Wild, W-I-L-D. Habe ich auch schon gehört, ist ein schönes Album. Was ist das für eine Musikrichtung? Ist das Punk oder Hardcore oder was ist das? Ja, bei iTunes steht Punk drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt Punk genannt hätte, wenn ich das vorher nicht gelesen hätte. Es ist Alternative, da packt man ja gerne alles rein, wo man nicht so sicher ist. Was genau ist, ich weiß nicht, das ist ganz schwierig. Das ist so eine Richtung zwischen dreckigen Pop und Punk. Vielleicht auch ein bisschen Rock. Also ist aber gut, sagst du. Es ist sehr eigen, aber mir hat's gefallen. Ja, ich glaube, habe ich in der Visions irgendwas drüber gelesen. Ja, die wird generell überall ganz gut bewertet und Hast du sonst noch was bekommen an Musik? Nee, Musik nicht. Ich könnte dir jetzt noch einen Haufen Bücher nennen, wenn ich den mal einmal holen dürfte. Nenn mal den Haufen Bücher. So, ich muss das jetzt wieder erstmal... Muss das jetzt wieder großartig hier holen. Denn das ist ja im ganzen Zimmer verteilt, wie man das kennt. Und das kann ja ein bisschen dauern, weil wie ihr gehört habt, ist Mercury ja 92 Jahre alt geworden und in dem Alter kann man nicht mehr so schnell laufen. Das durftest du ja jetzt aus jugendschutzrechtlichen Gründen gar nicht nennen. Ja, es ist zu spät. Nee, also wer mein Alter wissen möchte, einfach mal googeln. Ich glaube, da sind genug Netzwerke und so, wo man das lesen kann. So schwierig ist das nicht. Vielleicht, man weiß es nicht. Hast du denn auch schon was für die Ender-Zeitung geschrieben, wo du gerade sagst, Blogs für die Internetseite oder so? Was mache ich? Was habe ich gesagt? Was habe ich dir jetzt schon wieder gesagt? In der Zeitung schon irgendwas geschrieben? Nee, ich bin dabei. Also es wird auf jeden Fall noch was erscheinen. Was darfst du denn schreiben? Hast du ein spezielles Thema? Nee, es wird sich erstmal in die Richtung Interviews mit anderen Praktikanten geben. Ich werde da noch irgendwas anderes durchschmuggeln, da bin ich mir ganz sicher. Mir wurde angeboten, einen Artikel über Wrestling gäbe, hätte es noch nie gegeben, das wäre doch sehr interessant, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Also irgendwie, ich werde da schon noch einige Sachen durchschmuggeln durch die Kontrolle. Wie, da hast du Nein gesagt oder hast du nicht Nein gesagt? Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Ja, das will ich doch so meinen. Ich habe das falsch verstanden. Nee, also da werden natürlich noch einige Dinge von mir durchgeschmuggelt. Du hast ja gesagt, du darfst jetzt einen Artikel über Wrestling schreiben. Ja, das darf ich wahrhaftig. Da haben die dir dann gesagt, wie viele Worte oder wie viele Zeichen oder hast du da welche? Nee, das ist generell sehr interessant bei der Zeitung. Es ist, glaube ich, nicht so, dass da viel gesagt wird, hier, mach mal so viele Zeichen. Es ist mehr so, dass das angepasst wird. Durch Bilder, durch Design, durch Layout, durch Anzeige und so weiter. Ich glaube, in der Zeitung ist nicht viel mit von wegen, mach mal so viele Worte. Also ich habe auch, mir wurde gar nichts gesagt. Also wenn du mal einen Gegenleser brauchst für deinen Artikel, wo du den abgibst, kannst du mir den per E-Mail zuschicken, dann lese ich dir und sag dir, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das wird dann wahrscheinlich sehr kritisch ausfallen. Nee, das nicht. Ich würde dann nur einfach sagen, was gut ist und was ich finde, was nicht so gut ist. Vielleicht ist ja alles gut. Und wer Thomas kennt, weiß, dass das schwierig ist. So. Schwierige wird für dich wahrscheinlich sein, dass du verstehst ja sehr, sehr viel vom Wrestling, dass du das so schreibst, dass Leute, die da noch nie was von gehört haben, das trotzdem auch verstehen, was das ist. Dass du nicht zu viel Expertentum reinbringst. Ja, ich habe da im Kopf so schon so ein paar Züge und so. Ich muss erstmal gucken. Also ich habe da dieses Interviewzeug, es kommt auf die Seite und je nachdem, wie viel Platz ich da habe, baller ich da noch irgendwas mit rein. Nee, das Interviewzeug kommt auf die Seite. Die Interview mit dem Praktikanten ist für die Online-Seite der Ender-Zeitung? Nein. Sondern für welche Seite? Ja, für die Zeitung, ne? Also, ach so, du sagst auf die Seite. Jetzt, ich dachte mal, wenn du Seite sagst, dann meinst du Webseite. Du meinst jetzt wirklich die Seite in der Papierausgabe. Ja. Ja, das wusste ich nicht. Ja. Ist das diese jugendliche Seite oder ist das eine spezielle Seite, wo das draufkommt? Du, das weiß ich noch gar nicht. Mir wurde jetzt allerdings auch ungefähr von jedem Mitarbeiter... Von jedem Mitarbeiter kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe auch genug mit anderen Leuten gesprochen, die mir das nicht angeboten haben, aber mir wurde auf jeden Fall oft darauf hingewiesen, dass es da doch dieses Jugendzeug gibt, wo man doch mal mitmachen könnte. Mhm. Und ich habe doch auch immer wieder gerne beteuert, dass... Da kann jeder Jugendliche mitmachen, ne? Ja, das ist in den Grundzügen richtig. Man sollte... Wenn du jetzt sagst, dass du mal wirklich Journalist werden willst, was allerdings schwierig wird für dich, wenn du nicht jetzt die letzten Jahre mit deinen Noten besser wirst, dann musst du sowas Freiwilliges mitmachen. Ja, ich habe auch ungefähr 5000 Mal... Dann kann natürlich die Zeitung und die Online-Angebote später nach. Haben sie an der Schülerzeitung mitgemacht, haben sie dann was anderes gemacht. Und Schülerzeitung weiß ich nicht. Machst du ja, glaube ich, nicht. Nein. Schlechtes müsstest du eigentlich mal machen. Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, unsere Schule hat gar keine Schülerzeitung mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das Einzige, was es wirklich bei uns noch gibt, ist Jahrbuch. Dann müsstest du da mal mitmachen, irgendwie. Also das wäre, okay, sowas ist auf jeden Fall wichtig. Also das kommt drauf an, wenn du sagst, das ist immer noch ein Beruf, da in die Richtung will ich gehen. Ja, ich habe auf jeden Fall 5000 Mal... Oder ist das denn noch so, oder sagst du jetzt... Nach einer Woche Ender-Zeitung, nee, das ist nichts für mich. Nee, das hat sich durchaus gesteigert, auch durchaus so. Nee, also ich habe ungefähr 5000 Mal alle Leute, zu allen Leuten beteuert, dass ich das auch gerne mache. Dementsprechend werde ich das auch noch machen. Logische Schlussfolgerung. Da mir auch beteuert wurde, dass ich dazu nicht unbedingt anwesend sein muss, sondern auch einfach Artikel 1 schicken kann. Ja, das sollte ja eigentlich in Zeiten von E-Mails und Co. nicht so schwierig sein, dass man da auch... Ja, es ist eine Richtung. Ab und zu muss man nicht mal hin, wenn da so eine ja, Redaktion sitzt. Das ist das Problem wiederum, weil diese Sitzungen, die sind immer dann, wenn ich nachmittags habe. Also das ginge nicht. Ja, dann musst du halt fragen, ob man trotzdem auch Artikel abgeben kann, ohne an die Sitzung teilzunehmen. Vielleicht. Ja, das ist ja das, was mir 5000 Mal gesagt wurde, nachdem ich 5000 Mal gesagt habe, ich hätte da nachmittags. Also das geht auch so. Ja, dementsprechend schmuggle ich da doch immer gerne irgendwelche Dinger rein. Hast du denn, kommen denn jetzt die ersten Veröffentlichungen oder hast du jetzt schon mal einen Artikel geschrieben, der rausgekommen ist? Nee, noch ist nichts rausgekommen. Also ich habe hier so ein bisschen, ich habe Interview auf dem PC hier, getippt und so. Ich muss mal gucken, wann ich nächste Woche dazu komme, das da dann abzugeben und gestalten zu lassen und sowas. Ich kenne die Leute jetzt ja, man kann da dann ja mal nett fragen. Du bist ja jetzt nur noch eine Woche da, ne? Seh zu, dass du das nicht erst am Donnerstag oder Freitag machst, weil wenn die dann noch irgendwelche Rückfragen haben und du bist nicht da, dann fliegt das wahrscheinlich aus der Zeitung raus. Zugegebenermaßen hatte ich vor, das Montag zu machen. Ach ja, und wenn du da Artikel untergebracht bekommst in der Ender-Zeitung, dann seh zu, dass du die aufbewahrst. Ja, ich habe ja eh das E-Paper, wo ich kann die ja alle abspeichern. Das ist ja gar kein Problem. Ja, das auch, aber auch mindestens ein Exemplar so auf Papier. Ich glaube, ihr habt das ja auch als Papier, sonst kaufst du dir die, weil du die Sachen später vielleicht mal für Bewerbungen gebrauchen kannst. Ja. Wenn du sagen kannst, da hast du das und das schon mal veröffentlicht gehabt. Ja, das wäre das. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Hast du auch den Herrn Fackert kennengelernt? Ja, Herrn Fackert? Nee, nicht direkt. Ich habe den einmal kurz gesehen. Der ist allerdings, zu der Zeit, wo ich da bin, ist der, glaube ich, nie da. Ich habe so das Gefühl, der ist normalerweise mal nachmittags da. Und der Musikredakteur, dieser Dennis irgendwas? Den Herrn Christian Zeiss, den habe ich einmal gesehen, ja. Der arbeitet, ich glaube, das darf ich hier wohl sagen, das ist ja eigentlich nichts Geheimes, der arbeitet normalerweise in der Technik. Der arbeitet normalerweise in der Technik. Hast du auch mit dem gesprochen? Oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe den nur einmal gesehen, da hatte der gegessen. Da wollte ich da jetzt nicht unbedingt fragen gehen, aber ich werde das auf jeden Fall noch nachholen. Ja, sonst also solltest du ihm auf jeden Fall mal sagen, dass die Musikkritiken deinem Onkel und dir sehr gut gefallen und dass wir danach schon viel Platten ausgesucht haben. Natürlich, immer schön einschmeicheln. Nee, es stimmt ja, ist ja nicht gelogen. Und dann, wenn die Leute das gut machen, dann sollte man denen auch das mal sagen, dass sie das gut machen. Ja. Ist auf jeden Fall noch ein sehr junger Mensch. Das fiel mir auch auf. Ja, das sieht man auf dem Bild hier auch. Ja. Das ist aber generell so, bei der Zeitung, man meint ja, da arbeiten nur so alte Leute, aber es sind noch durchaus sehr, sehr viele junge da. Weiß ich nicht. Ich glaube, eher bei Zeitungen wird das mehr, dass die Jüngeren da arbeiten, weil man da ja jetzt nicht so furchtbar viel Geld verdient. Und dass dann auch Ältere sich irgendwann mal sagen, nee, jetzt will ich mir vielleicht doch ein Haus kaufen, Familie gründen, dann muss ich mir irgendwie einen anderen Beruf suchen, wo ich mehr Geld verdiene. Ja, ist richtig. Also es war so alles dabei. Es waren ein paar wirklich, wirklich Ältere, es waren so, also Mittelalter, ja. Das klingt jetzt ganz schlecht. Also mittleres Alter, ich glaube, so sagt man das wohl eher. Und dann auch wirklich so ganz junge. Waren da so ein paar, also einige Auszubildende auch. Ja, die Zeitungen müssen auch sparen. Und die Auszubildenden und so weiter, die kosten natürlich nichts. Und wenn so Leute wie du da Artikel schreiben, du kostest auch so gut wie nichts. Ich weiß nicht, ob du... Ja, natürlich, das wird dann direkt angemarkert hier von wegen Geld rüber. Und, nee, ich bin natürlich auch kostenlos zu haben. So, ich habe in der Zwischenzeit habe ich es geschafft, den Stapel Bücher hierher zu schaffen. Ja, das ist ja schon mal eine gute Idee. Das heißt, wir könnten jetzt einmal die Bücher durchgehen. Nach Wrestling ist mir jetzt gerade eh nicht, außer die Muppet Show, die müssen wir natürlich noch besprechen, die war gut. Die Muppet Show kann man noch besprechen, aber wir haben auch keinen Vengeance. Nee, also ich hab hier meine Vengeance-Wertung noch liegen, die sollten wir durchaus nochmal durchgehen, denn ich schreibe hier auch keine Wertungen für den Spaß. Das war aus meiner Sicht tatsächlich, aber ich scheine da einer der wenigen zu aus meiner Sicht war das eine hervorragende Show. Ja, da bist du wirklich einer der wenigen. Das ist allerdings irgendwie fast bei jedem Pay-Per-View so. Also auch mir persönlich geht das immer so. Ich denke auch immer, ja, war ja eigentlich ganz nett. Und dann gucke ich dann immer, wenn ich die Sachen live gucke, jetzt wie zuletzt, mal gucke ich auf moonsault.de direkt danach. Da sind immer diese Bewertungen, wie die Leute das fanden. Da steht dann immer, oh Gott, was Mist, ich vergib eine 5. Da denke ich, aber was habe ich denn jetzt gerade gesehen? Ja, wobei Moonsault ist immer super kritisch. Das sind natürlich auch die absoluten Super-Experten. Nee, es ist ja nicht Moonsault. Es sind ja die Leute, die da auch angemeldet sind. Das ist ja, da sind ja irgendwie weil fast 20.000. Die sind ja schon, sehr speziell dann halt einfach. Ja. Naja, ich fand Vengeance auch gut. Also nicht durchgehend fantastisch und ich würde ja auch nicht sagen hervorragend wie du, aber ich fand's auch gut. So. Also ich fand's hervorragend. Bis auf in der Mitte waren ein paar Schwächen, aber ansonsten fand ich sehr, sehr gut. Ich fand die Muppets Raw hervorragend. Die werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Die wiederum fand ich ziemlich furchtbar, mit Ausnahme der Muppets. Ja, also die Muppets waren fantastisch. Die Muppets waren gut, aber das Booking und so, das drumherum, das war natürlich schon ziemlich furchtbar. Ja, Booking. Als ich heute Raw geguckt habe, ich habe schon so lange kein Wrestling mehr geguckt davor. Ich hatte eh keine Ahnung mehr, was vor sich geht. Da war mir das auch egal. So. Da hat man hinterher auch nicht mehr Ahnung gehabt. Nee, das ist richtig. Meine Bücher. Ja. Don Winslow, Zeit des Zorns. Das ist der dieses dicke Buch, dieses japanische, was ich auch mal gekauft habe, geschrieben hat. Ne? Das ist richtig. Der schreibt aber auch nochmal so normal immer Krimis. Tage der Toten, das war wohl Deutsche Krimi-Preis 2011, Krimi des Jahres 2010, das war wohl ganz gut weggekommen überall. Der schreibt auch so ganz viele, also hier hinten kann man das noch sehen, so viele normale Krimis. Bobby Z, Frankie Machine, Pacific Private, Pacific Paradise, Tage der Toten und ich habe jetzt Zeit des Zorns. Mein erstes Buch von dem, bin mal sehr gespannt. Das ist auch, ja, ist eine schöne Länge, das sind etwas über 300 Seiten, es ist fast 300 Kapitel. Ich bin mal sehr gespannt. Ist das gebunden oder Taschenbuch? Das ist so ein broschiertes Ding. Nennt sich das so, wenn man hier so ein Pappding da drin hat? Ja. Ja. Broschiert. Fantastisch. Wusste ich das auch wieder. So. Dann habe ich hier ein Taschenbuch. Bam. Schick. Simon Koenig. Kennst du wahrscheinlich? Sag mal was für einen Namen. Ja, der schreibt auch irgendwie Taschenbücher. So an der Band. Alle paar Monate was? Mhm. Habe ich aufgehört, die Dinger zu lesen regelmäßig. Aber jetzt kam mal wieder was raus, wo ich dachte. Ist das auch Krimis oder was ist das? Ja, Thriller mehr so. Also. Auf jeden Fall, da dachte Thriller ich. Thriller gehört für mich zu Krimis dazu, aber das kann man so oder so sehen. Ja, es gehört dazu, aber es ist noch eine andere Variante, deshalb sage ich auch Thriller jetzt. Krimi ist für mich eher so ein bisschen diese Oldschool-Variante und Thriller wird dann schon etwas brutaler und sowas. Ist wahrscheinlich auch ein totaler Quatsch, diese Einsortierung in das Genre, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Aber so ist es für mich. Ja, okay. Thomas denkt sich schon wieder, ja, Gott, oh Gott. Nicht das Buch? Fürchtet mich heißt das Buch. Ich dachte, das klingt ganz interessant, dachte ich letztens im Buchladen. Ja, ist schon ein bisschen her zugegebenermaßen. Und als ich mir dann vorgestern meine Geburtstagsbücher noch bestellt hatte, da dann saß und dachte, ja, was kannst du denn mal bestellen? Da habe ich das wieder gefunden und dachte, ja, kannst du mal bestellen. Ich habe jetzt vorhin festgestellt, dass das eigentlich der zweite Teil ist und dass ich mich da wohl leicht versehen, aber ich glaube, man kann das auch so lesen, dementsprechend ist das auch egal. Ja, meistens geht das. Ja, es gibt da noch ein Vorwort mit dem, was bisher passiert ist und so weiter. Also. Mhm. So, einzige Überraschung, was ich bekommen habe und mir nicht selber bestellt habe, Michael Morley, Spider. Das ist auch, ja, Thriller. Doch, das kommt mir bekannt vor. Ja. Das klingt auch sehr interessant. Das ist Thriller. Das ist auch schön gebunden. Und das liest sich auch sehr interessant. Da ist auch so ein Spinnennetz vorne drauf und das Spider ist so in grün über den ganzen Deckel geschrieben. So, dann habe ich mir noch was schenken lassen, was mir sonst so teuer gewesen wäre und dir auch, weiß ich ja. Judith Schalansky, Der Hals der Giraffe, Bildungsroman. Ja, also da musst du ja mal berichten, wie das ist. Das habe ich ja auch schon mehrfach wieder in der Hand gehabt und habe mir das dann aber nie gekauft, habe mich immer ein bisschen wieder zurückgeschreckt. Aber das ist eins, das interessiert mich auch. Ja. Es gibt dieses Buch übrigens auch als E-Book, allerdings nicht für den Kindle. Es gibt es bei ausgewählten Plattformen gibt es das als E-Book, habe ich entdeckt. Ach, das ist ja komisch. Also es gibt das zum Beispiel für diesen komischen Reader von Weltbild, der hat hier irgendwie Farbdisplay. Dann habe ich das irgendwie auf buch.de oder so, gab es das auch als E-Book, weil ich habe mir die Neo, nee, Neo heißt die nicht, Neon? Ja, Neon. Habe ich mir wieder gekauft, ja. Und da standen Bewertungen dazu und da stand auch, es geht, dass, also die Autorin, die ist wohl auch dafür, dass Bücher so ein bisschen zum Anfassen sein müssen im digitalen Zeitalter jetzt. Da sind ja auch so Bilder mit drin und sowas. Mhm. Und da hieß es wohl, aber trotzdem gibt es das halt auch als E-Book und da dachte ich noch, Komisch, habe ich erstmal geguckt, habe es nicht gefunden, habe gegoogelt und ja. Vielleicht kommt das ja noch für ein Kind. Glaube ich nicht. Manchmal kommen die ein bisschen später. Das wundert mich dann auch, warum das jetzt 2 Monate gedauert hat, bis das kam. Ja, ist richtig. Aber, weiß ich nicht, vielleicht machen sie das, weil das Buch ja, glaube ich, recht erfolgreich ist. Und ich nicht weiß, ob die damit gerechnet haben, dass das so erfolgreich ist. Ich finde das sehr interessant. Dass, also ich meine, wir kaufen uns ja eigentlich alles an Büchern. Ohne groß auf den Preis zu gucken, aber dass jetzt gerade so ein Buch so erfolgreich ist, das finde ich sehr interessant. Ja, aber lies es mal und sag mir mal, ob es berechtigt so erfolgreich ist. Ja, natürlich. Ich werde eine Rezension schreiben, mal sehen, wo die veröffentlicht wird. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, die in ihr Emder Zeitung zu bringen, man weiß es nicht. Du musst sehen, dass du für die Emder Zeitung deine Sache fertig schreibst. Du schreibst ja zurzeit dann auch noch da irgendwie so eine Internetgeschichte, cliffhanger.com oder irgendwie so. Ja, da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Und dann noch dickes Werk hier, 700 Seiten oder so, ja. Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers Steve Jobs. Ja, das überrascht mich auch nicht so. Nee, das hatte ich auch nicht groß. Kollege geholt reizt mich interessanterweise nicht so sehr. Aber kannst mir ja dann mal erzählen, wie es war. Ich habe da schon in diversen Zeitungen zugelesen, dass das eine sehr interessante Biografie ist, man da sehr interessante Sachen zu. Es ist ja auch eine autorisierte, ein schwieriges Wort. Das heißt, Steve Jobs hat da, er wollte diese Biografie auch wirklich. Das heißt, da könnten ganz interessante Sachen drinstehen. Ja, also die Kritik in der Welt, die war ja sehr gut. Der Autor, der das geschrieben hat, der hat wohl recht bekannte Sachen auch sonst geschrieben, so in dem biografischen Bereich. Und er hat wohl auch von dem Steve Jobs die Erlaubnis bekommen, auch mit Leuten zu sprechen, die Kritisches über Steve Jobs gesagt haben. Genau, eben. Es ist nicht irgendwie, es ist nicht neutral oder... Nicht nur eine einseitige Lobhudelei wohl ist. Genau, und das finde ich eben sehr gut. Das ist bei autorisierten Biografien sonst immer problematisch. Das finde ich sehr interessant, dass das so ist, aber... Ich werde mal sehen. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht als erstes anfangen, da es einige Zeit brauchen wird. Also ich lese momentan noch Ich darf nicht schlafen. Das kenne ich nicht. Das doch, das kenne ich, dieses blaue. Ja genau, das kennst du natürlich, denn das steht ja auf den Bestsellerlisten schon mal einiger Zeit. Das liest sich bisher sehr gut. Ich habe so das Gefühl, ich weiß jetzt schon, wie es Schluss ist. Aber das macht sich vielleicht auch noch verändern. Das ist jetzt ein Buch, da denkt man zuerst, auch das ist ja mal ganz Neues. Es entwickelt sich dann in eine Geschichte, die kennt man. Und hab ich habe eine Leseprobe von gelesen, die hat mich nicht vom Hocker gehauen. Das liest sich sehr schön, das muss man sagen. Ich habe halt so die Befürchtung, ich weiß jetzt schon, wie Ende ist. Es ist eigentlich nichts Neues und so weiter, aber vielleicht ändert sich noch. Also es liest sich auf jeden Fall nicht schlecht. Ich werde bisher gut unterhalten, das kann man sagen. Es gibt ein paar Logikfehler. Vor allem am Anfang des Romans habe ich mich hin und wieder mal ein bisschen, dachte ich, immer komisch. Mhm. Aber das, naja, das ist auch eine seltsame Geschichte da, ne? Also ja, muss man auch schon aufpassen, dass man da sozusagen in diesem Denken drin bleibt. Ja, eben, das war ein bisschen das Problem am Anfang. Es war allerdings auch schwierig, das mit der Geschichte irgendwie zu verankern. Aber. Ja. So, das waren deine Bücher. Essen. Ja, geht um ein bisschen. Mehr nicht, ne? Ja, ja. Was ist? Mehr Bücher hast du jetzt nicht, oder? Das ist doch da. Nee, ich hab nur einen Gutschein bekommen. Ja, dann muss man dazu sagen, du hast ja auch noch einen dicken iPod geschenkt bekommen. Genau, ich habe noch einen schönen iPod Classic. Der ist toll. Den habe ich mich jetzt schon verliebt. Der ist super. Hast du auch so ein Teil, wo du den vernünftig anschließen kannst, dass du nicht nur über Kopfhörer, sondern auch über Lautsprecher hören kannst? Ich habe noch so ein altes Ding. Das war eigentlich für den normalen iPod Touch. Ich weiß nicht, ob das da auch geht. Das ist aber letztlich auch relativ egal, weil ich höre eigentlich zu 99% Musik über Kopfhörer. Denn ich habe ja vernünftige Kopfhörer und das ist einfach vom Klang her was ganz anderes, als wenn ich das hier so, ne? Ja, es ist, wenn man zu viel über Kopfhörer hört, ist es nicht ganz so gut für die Ohren. Ja, ich mache es nicht so laut. Also so ist es ja jetzt nicht. Also ich habe ja zu Hause auch so ein Teil hier mit, wo ich den großen iPod immer drin habe. Mit Lautsprecher, das habe ich ganz gern so beim Lesen so an. Manchmal habe ich auch den kleinen Nano dann auf Kopfhörer, aber dann merke ich, wenn ich das zu lang mache, dass das nicht so gut ist für die Ohren. Du hast einen iPod Nano. Ja, ich habe 2 iPod Nanos. Ich habe ja einen gab es ja damals beim Audible-Abo und einen hatte ich mir davor schon mal geholt. Und dann habe ich ja diesen großen, weiß ich gar nicht, 250 GB oder 220 oder was das ist. Und Eieieiei. Das reicht ja dann auch. 200. Aber ich würde dir trotzdem empfehlen, ich habe mal auf meinem großen hier irgendwie 200 GB Musik drauf gehabt. Das würde ich dir nicht empfehlen, das zu machen. Ich habe da eine ganze Menge wieder runtergeschmissen und dann auf die Festplatte ausgelagert, weil irgendwann wird da so viel, dann kannst du da schon gar nicht mehr durchnavigieren, welches Album du eigentlich hören möchtest. Ja, das ist richtig. Also ich werde das so machen, dass ich jetzt, also ich habe, bevor ich den iPod jetzt da bekomme, aber ich habe am Abend zuvor extra schon mal meine iTunes Library aussortiert und habe da das Neueste drin gelassen und die neuen Sachen werde ich da jetzt einfach immer schön auf dem iPod zupacken, ohne mir da Gedanken drum machen zu müssen. Und wenn ich über irgendein Album wirklich mal sicher weiß, okay, das will ich jetzt nicht mehr hören, das kommt dann weg. Ja, ich habe auch mal, die meisten Sachen sind eher die neueren und wenn ich dann, wie am Freitag beispielsweise, zum Cowboy Junkies Konzert gehe, da habe ich dann auch noch ein paar ältere Sachen von den Cowboy Junkies auf das Gerät gepackt und vorher ein bisschen als Vorbereitung zum Konzert nochmal auch ein paar ältere Sachen wieder gehört. Ja, ich weiß jetzt vor allem, ich muss mir jetzt nicht mehr Gedanken... Das war übrigens ein ganz, ganz hervorragendes Konzert. Mhm. Ganz großartig. Die haben zwei Sets gespielt. In dem ersten Teil haben sie die neue Musik gebracht. Die machen ja im Moment so eine Albumserie, wo sie 4 Alben in 18 Monaten rausbringen. Und die ersten 3 Alben davon sind ja erschienen. Und da haben sie im ersten Set Songs von diesen ersten drei, von diesen aktuellen 3 Alben gespielt. Und dann haben sie nach einer Stunde oder so eine kurze Pause gemacht. Und danach haben sie dann die ganzen Klassiker von den alten Alben gespielt. Fand ich sehr gut, so wie die das aufgeteilt haben. So, ich esse jetzt noch ein bisschen. Mein Abendessen wurde gerade geliefert. Mhm. Was gibt's? Pringles. Smoking Ribs. Das ist euer Abendessen? Nee, also ich werde noch was anderes holen, wahrscheinlich. Wir haben ja hier noch haufenweise Kuchen, aber das wurde mir jetzt interessanterweise gerade hochgebracht. Also, das ist eine gesunde Ernährung für den Wrestling. Ja, und dann auch noch diese Spare Ribs Geschmack, wobei Spare Ribs natürlich sehr lecker sind. Nee, also es ist sehr interessant. Mir wird anstatt mal ein vernünftiges Stück Kuchen, hier werden mir jetzt irgendwelche Pringles hochgebracht zum Essen. Das wollen wir nicht hinterfragen. Ist schon mit Neue. Ich bin übrigens jetzt fast am Ende von einem Buch, wo du gerade bei Büchern warst. Ich bin erst fast am Ende von einem Buch. Welches Buch möchtest du mir wahrscheinlich nicht sagen? Die letzten 10 Seiten habe ich jetzt nicht mehr geschafft, weil ich dann bei dir anrufen musste. Ich habe bis kurz vor 6 gelesen. Du Armer. Das heißt, das Leben geht weiter von Hans Kaiser. Und das habe ich von euch zum Geburtstag bekommen. Ach so. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das werde ich mal weiterreichen, was dir das gut gefällt. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt, weil das Buch ist ja, weiß ich nicht, vor 70, 80 Jahren erschienen. Spielt ja so in der Weimarer Republik oder zu Beginn der Weimarer Republik so eine Geschichte, wie die Leute dann immer mehr wirtschaftliche Schwierigkeiten bekommen und einer Familie, die so ein Geschäft gehört, immer mehr sich Geld leihen müssen und kaum noch Gewinn von dem Geschäft machen und die ganzen Leute dann nur noch anschreiben und nichts mehr bezahlen. Und gleichzeitig dem Sohn halt dieser Familie. Und das ist am Anfang von der Sprache her ein bisschen schwierig, weil es ist eine etwas langsamere Sprache und es ist alles ein bisschen gemächlich und am Anfang entwickelt sich nicht so richtig eine Geschichte. Aber je mehr man das liest und je besser man dann so in diesen Sprachklang reinkommt, dann ist das richtig großartig. Und also heute habe ich richtig lange gelesen, das gefällt mir ganz gut. Ja, ich habe da ehrlich gesagt noch nie... Ich stelle auch fest, seit ich jetzt die Welt täglich lese, wird es ein bisschen schwieriger mit Büchern lesen. Ich habe ja sonst früher immer vor der Arbeit dann noch, wenn ich zu Hause dann Tee getrunken habe, halbe Stunde gelesen und da lese ich jetzt halbe Stunde Welt und das fehlt dann. Da komme ich nicht so schnell durch mit meinen Büchern. Ja, da kann ich nachvollziehen. Nee, ich habe jetzt die Wochen über eher so die Emder Zeitung gelesen, natürlich. Ist auch wichtig. Ja. Wobei die in der Redaktion und so weiter, auch im ganzen Haus da, wird die auch überall gelesen, muss man sagen. Ja, das ist aber auch normal. Also ich meine, die Leute kommen da dann rein. Ich habe ja mal, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, ich habe ja mal in Hamburg für 4 Wochen für meine damalige Firma beim Axel Springer Verlag gearbeitet. Uiuiui. Und die bringen ja neben der furchtbaren Bildzeitung auch die Welt dann halt raus. Die bringen sogar auch den Musikexpress und Rolling Stone, also die bringen auch neben der schrecklichen Bild, muss ich zustimmen, auch durchaus gute Sachen raus, ja. Ja, aber im Haus war das so, es gab dann unten für die Tageszeitung gab es 2 Stapel, einen Stapel mit der Bildzeitung und einen Stapel mit der Welt. Und jeder, der in den Axel Springer Haus reinkam und dort gearbeitet hat, da hat der Pförtner darauf geachtet, dass auch unbedingt jeder, der da lang geht, mindestens ein Exemplar von einer dieser beiden Zeitungen mitnimmt. Und dann nimmst du natürlich immer die Welt mit, aber da haben die einen großen Wert drauf gelegt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie wirklich wollten, dass die Leute, die da arbeiten, das auch lesen, oder ob der Pförtner nachher die Stapel irgendwie entsorgen muss und zusehen wollte, dass sein Stapel möglichst klein ist. Hat da jeder wirklich jeder die Welt genommen? Ja, ne, es gibt auch Leute, die haben dann die Bildzeitung genommen. Das ist interessant. Okay. Ja, leicht. Es steht ja kaum was drin und ja, nicht so viel zu schleppen. Nee, also die liegen da immer stapelweise rum, also die sind da an jeder Ecke sozusagen. Also ich könnte mir da auch jeden Tag 10 Stück einstecken. Ich weiß nicht, ob es auffallen wird wahrscheinlich. Also ich würde auf jeden Fall, wenn das von dir erscheint, sehen, dass du vielleicht nochmal 1-2 extra Exemplare mitnimmst, dass du dir die Sachen dann ausschneidest und auch ein Exemplar, ohne dass du es ausschneidest, vollständig behältst. Ja, ich werde mir da auf jeden Fall 3-4 Exemplare mitnehmen, das ist gar kein Problem, die liegen da ja überall, das kann man ja eben schnell so einpacken. Ich habe übrigens, bevor ich dieses Buch von dem Hans Kaisen gelesen habe, das Cash gelesen, das habe ich als erstes gelesen. Das war auch nicht leicht, das auch nicht ganz einfach zu lesen, da muss man auch erst reinfinden und schnell runterlesen, war zumindest bei mir nicht so angesagt. Nee, das hat mir auch nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich ziemlich enttäuscht von. Das wundert mich. Also ich fand's gut, es war nur schwierig. Ja, ich fand's auch sehr schwierig. Also mit den ganzen Personen, wer jetzt wer ist und diesen ellenlangen Verhören und so weiter da. Mhm. Ich fand's sehr anstrengend. Also mich hat's nicht wirklich... Also ich hatte vielleicht waren meine Erwartungen auch zu hoch. Weil ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen, weil das ja überall so sehr gelobt worden ist und hat sich für mich nicht so richtig erfüllt, muss ich sagen. Aber ich fand's gut. Ich fand's vor allem atmosphärisch sehr, sehr dicht. Aber das macht an sich Sache sein. Ja, ist eine Geschmackssache. Ne? Mal ist was besser, mal gefällt es dann nicht so gut. Da ist immer ein bisschen Geschmacksfrage bei. Also sprachlich ist das sicherlich gut. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, das hat man teilweise auch in den Amazon-Kritiken gelesen, dass bei der Übersetzung ein bisschen was verloren gegangen ist. Dass das deshalb vielleicht so ein bisschen schwierig zu lesen ist. Mhm. Da ist ja wohl im Amerikanischen viel mit Slang und so die Rede. Und das sehen wir ja, wenn wir über das Wrestling sprechen. Und du dann auch einmal zum Beispiel so Begriffe wie Clothesline, so wie der Carsten Schäfer mit Bahnschrank übersetzt, dann klingt das ein bisschen komisch. Und da habe ich den Eindruck, dass es liegt vielleicht auch daran, dass es teilweise so ein bisschen seltsam übersetzt ist. Ja, ich würde jetzt Clothesline nicht unbedingt als Slang bezeichnen. Slang würde ich jetzt eher bezeichnen, wenn ich hier ankomme, Müll, Alter, oder irgendwie sowas. Aber. Ja, aber ich sag mal, Slang und Fachsprache oder Spezialsprache sind sehr ähnlich. Interessant zu wissen. Deshalb kann man das vergleichen, weil Bahnschranke für Clothesline klingt ja nun auch in der Tat sehr, sehr sperrig und sehr seltsam. Heißt das, wenn ich jetzt Ey-Alter sage, dann ist das auch nah an Fachsprache dran, oder? Das ist dann Slang. Okay. Hätte ja sein können, dass also für gewisse Leute macht Ey-Alter auch Fachsprache sein. Das ist, kommt hin. Ich weiß ja nicht, an eurer Schule zugeht. Aber ich hoffe mal, dass der Artikel die Artikel, die du für die MDR-Zeitung schreibst, solche Sprache nicht verwenden werden. Nee, also eher Alter sagen die wenigsten. Da kann ich dich beruhigen. Ich bin ja mal gespannt, ob bei dir in dem Artikel der Begriff Bahnschranke mit auftaucht. Definitiv nicht, nein. Hast du final jetzt endlich mal das Tom Waits-Album? Ich habe mir das noch nicht gekauft, nein. Mensch, ich habe das heute mal gehört. Ich komme so langsam ans Ende des Stapels der ausgeliehenen Musik. Also ich habe gerade irgendwie so eine Band gehört, wie nennt die sich? The Naked and the Famous, glaube ich. Mhm. Ja, das kennt man auch durchaus. Und dann habe ich jetzt angefangen zu hören Example. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, Playing in the Shadows. Durch den Stapel der ausgeliehenen Musik durch. Und danach wird dann wieder eingekauft. Und Tom Waits ist wahrscheinlich sehr gut, oder? Hat mir gut gefallen, ja. Ist natürlich immer so ein Tom Waits, ich finde das sehr interessant, dass Tom Waits sehr hoch in den Charts auch steht. Das ist ja doch recht stark auch Geschmackssache, ob man das mag. Ja, es ist, sag ich mal, solche Sachen jetzt in den Charts liegt, hängt natürlich damit zusammen, dass weniger CDs und so weiter verkauft werden. Und jetzt, das sieht man ja öfter mal, dass dann neben so diesem Massengeschmack auch viel so spezielle Geschichten sind. Das sind dann halt die Leute, die sich noch ernsthaft für Pietro Lombardi. Nee, es ist, ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man sich da die Limited sonst was Edition mit extra CD mit 3 Bonustracks und dem schönen Büchlein kauft. Denn da sind ja, mal. Das hatte ich auch auf alle Fälle auf. Ja, da sind nämlich schön bebildert und schön mit allen Texten schön auf groß auf einer Seite. Also da kann man sehr schön mitlesen und ein bisschen mitblättern während dem Hören. Also das ist sehr, sehr schön. Und mitsingen? Ja, mitsingen, ach, ich weiß nicht. Mich würde noch mal interessieren, was sagst du denn und würdest du dir das kaufen, diese Zusammenarbeit zwischen Metallica und Lou Reed? Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Es gibt bei Amazon, gibt's seit heute Nachmittag, gibt es da einige Alben für 2,98 als MP3-Download und darunter ist auch die Metallica und Lou Reed. Ich habe allerdings so viel gelesen, dass das so ein Schrott sein soll und dass der Lou Reed da irgendwie nur spricht und dann ist da Musik im Hintergrund. Ich habe da mal kurz reingehört. Nee, ich glaube, das werde ich mir definitiv nicht kaufen. Zudem ich auch Metallica-Alben nicht kaufen würde. Metallica finde ich ganz gut. Habe ich auch einiges von. Und Lou Reed finde ich eigentlich sogar noch besser. Ich finde zum Beispiel New York von Lou Reed ist eines der besten Alben so aus den 80er, 90er Jahren. Und natürlich The Velvet Underground, großartige Band. Von denen habe ich, glaube ich, so ziemlich alles mal auf Schallplatte gehabt. Müsste ich mal eigentlich noch mal ein paar Sachen auf CD jetzt wieder nachkaufen. Und zum Beispiel das Lied Sweet Jane ist ja auch ganz bekannt von den Cowboy Junkies, haben die eine Coverversion gemacht, haben sie auch vom Konzert gespielt und da gibt es wirklich einiges Sensationelles. Es gab zu diesem dieses Album da, Lulu heißt das ja, hat wohl eine Bewertung von 1,0 auf Pitchfork bekommen, was so ziemlich die schlechteste Wertung ist, die man geben kann. Mhm. Und da war ein interessanter Beitrag bei dem aktuellen Music-Podcast von der New York Times, wo dann irgendwie so ein Gespräch zwischen drei Kritikern zu dem Album war, wo sie auch das erzählt haben, viel mit dem Pitchfork Review. Da haben das durchaus unterschiedlich besprochen, also einigen hat das ganz gut gefallen, andere sagten, ja, ist ein wichtiges Album, aber sehr anstrengend, wird man wahrscheinlich nicht so oft hören. Und einigen hat es, glaube ich, auch nicht so gefallen, aber die haben dabei auch zwischendurch so ein paar Stücke kurz angespielt. Mhm. Und da muss ich sagen, das klang jetzt nicht so schlecht, dass das irgendwie eine Katastrophe war. Das man muss aber auch sagen, das würde mich jetzt schon reizen. Ja, ich habe das jetzt gerade auch hier auch aufgeschlagen, ich werde da gleich mal draufklicken und gucken. Man muss aber auch sagen, das Album geht 1,5 Stunden, wenn man da jetzt irgendwie die besten 20 Minuten raussucht und alles andere ist ziemlich... So viel haben sie nicht gespielt. Naja, siehst du nicht ja, mal. Das die kann besten... dann sein, dass man Pech hat. Und das andere ist Bocknis, also dann viel Spaß. Auch Stücke, die gehen 10 Minuten. Oh, noch besser. Wo wir gerade bei 2,98... Da passiert dann auch nicht so furchtbar viel in den Stücken. Wo wir gerade bei 2,98... Das ist einfach nur sehr lang. Wo wir gerade bei 2,98 sind auf Amazon, das Coldplay-Album, das neue. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich das aussprechen soll. Du anscheinend auch nicht. Silo. Ja, wie auch immer, ist auch egal. Wir wissen ja alle, was wir meinen und so. Gibt's auch für 2,98. Und das Album in gepresster Form, das ist ungefähr seit einer Woche nicht mehr zu haben bei Amazon. Nicht mehr auf Lager. Also ich glaube, die haben sich mal wieder ziemlich verschätzt da mit dem... Wie oft so das? Das Coldplay-Album ist gar nicht mehr zu haben. Das ist seit ungefähr einer Woche bei Amazon nicht mehr auf Lager. Und trotzdem ist es in den Top 10 der Verkaufscharts immer noch drin. Das ist ja auch ein Ding. Ja. Ist aber auch ein gutes Album, finde ich. Ja, ich muss sagen, meine Meinung hat sich jetzt auch verändert. Hast du das Musikvideo zu Paradise gesehen? Nee, ich habe den Link gesehen, aber ich habe es noch nicht geguckt. Okay, du musst dir unbedingt das Musikvideo... Ich habe heute erst UFC geguckt. Du musst dir unbedingt das Musikvideo zu Paradise angucken. Das ist wunderschön, das ist... Bestes Musikvideo, was ich seit... Das ist eigentlich mit so das beste Musikvideo, was ich kenne. Mhm, guck ich mal. Ist wirklich gut. Wie lange geht das? Ja, nicht viel länger als der Song. Also. Das ist mit der Musik angepasst. Das ist wunderschön. Manchmal werden die ja verlängert, ne? Also, ja. Musikvideo zu Thriller ist ja auch deutlich länger als die normale Album. Ja, ist richtig. Nee, aber das erzählt in dem Song halt genau die Geschichte. Es ist wunderschön. Ich werde das mal in dem Artikel hier... In dem Post. Verlinkt das mal. Ja, werde ich das mal unbedingt verlinken. Das ist echt wunderschön. So, ich bin jetzt gerade wieder bei der Metallica und Lou Reed Platte angekommen. Die gibt es weiterhin für 2,98 zum Runterladen. Ja, da werde ich, glaube ich, nachher nochmal zuschlagen. Gibt es das nur noch heute? Das weiß ich nicht. Steht nirgendwo. Ist auch nicht groß ange... Also, man muss das schon selber finden. Das ist sehr interessant. Es gibt da... sehr interessante Sachen noch. Naja, ich bin jetzt auch gerade da. Ich sehe das auch gerade hoch. Das letzte Stück geht 20 Minuten. Da sind zwei Stücke über 11 Minuten. Insgesamt 1 Stunde 27. 2,5 Sterne durch. Na, ich muss auch noch mal gucken, du. Also für 2,98 sage ich mal, das ist, da muss ich nicht groß überlegen, da werde ich mir das holen. Ne, ich habe ja auch noch meinen 25 € Gutschein. Also selbst wenn ich es mir dann nur zwei oder dreimal anhöre, das ist ja nicht so furchtbar viel Geld. Das ist jetzt nicht, dass man sich dann ärgert, dass man da irgendwie zu viel Geld rausgeschmissen hat. Nee, nicht wirklich. So, haben wir das auch. Haben wir noch irgendwas an Musik? Nee. Ich habe übrigens, ich hab mir die erste Staffel The Wire auf DVD gekauft. Oh, das wird schwierig für dich werden. Aber ich würd dir trotzdem empfehlen, das auf Englisch zu gucken. Soll das denn schon wieder heißen? Nee, ich werde das auf keinen Fall auf Englisch gucken, weil ich weiß, dass das schwierig wird. Und dementsprechend auf keinen Fall auf Englisch gucken. Ich hoffe, dass die deutsche Fassung trotzdem auch okay ist. Weil häufig sind gerade bei solchen Sachen, also da könnte ich mir, wie gesagt, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, das könnte so in die Richtung gehen wie bei dem, auch wie bei dem Cash für mich. Dass ich glaube, dass das im Original besser ist als auf Deutsch. Und so Nee, also war ja, ich. da habe ich ja auch mit mir ein bisschen gezweifelt, weil auf Englisch war das sehr, sehr schwierig. Und da habe ich am Anfang auf Englisch mit deutschen Untertiteln geguckt und so ab der dritten Folge war ich so weit drin, dass ich dann ganz auf Englisch geguckt habe, Ja, ohne. wo ich das jetzt gerade schon höre, da weiß ich ganz genau, dass ich das auf jeden Fall auf Deutsch gucken muss. So, ich werde jetzt gerade mal den One-Click betätigen bei der Lou Reed. Noch habe ich es nicht getan. Soll ich es tun? MP3-Album für 2,98 €. Wo hast du Und das es denn? gibt noch die Limited Deluxe Edition inklusive Buch für nur 56,95 €. War da nicht auch irgendwas mit Limited 96? Deluxe Tube Edition mit einer mit irgendeiner Dose. Ach hier, 79. 95, Ja. 95. Ja, die nehmen wir doch direkt um. Da gucken wir doch mal, was ist denn in dieser Dose drin? Was ist in dieser Dose drin? Allmögliche Poster und Zettel. Nette Abbildungen und was auch immer. So, nee, die wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Das ist dann doch etwas aus dem Rahmen. 2,98. Und Woran erkennst du das, was da in der Dose drin ist? an den Bildern. Es gibt da so Bilder bei Amazon, das ist immer oben links und Da sieht man doch nur die zwei Fotos. also ich habe die Röhre gesehen und dann sind da einige Zettel und Poster und was auch immer Oh, an. das ist links rumrum. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Nee. Ja, also 80 €, also bitte, das wollen wir wirklich nicht. So, 2,98, ich betätige One-Click. Ich habe One-Click betätigt. Unser Internet extrem schnell, es dauert das alles ein bisschen. Vielen Dank, Ihre Bestellung wird bearbeitet. So. Da ich Google Chrome benutze, muss ich hier noch draufklicken und dann. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt wäre ich fast versehentlich auf die CD gekommen. Und jetzt öffnet sich gerade der Amazon Downloader, MP3 Downloader, der das ja zu iTunes hinzupacken sollte. Und ich gucke gerade schon, ob das. Ah, da ist es. Ja, da läuft das. Ich hoffe, das verursacht jetzt keine komischen Sounds und Töne und so in der Aufnahme, aber das sollte wohl klappen. So, das laden wir also gerade runter. Es gab in dieser Woche auch Wrestling. Ja, es gab auch vor einigen Wochen Vengeance. Um rauszufinden, was es da für Matches gibt, muss ich allerdings nochmal aufstehen. Mach das mal. Huch, huch, huch. So, das war's schon. Bin schon wieder da. So, ich drücke mal Bestellung abschicken. Ja, ich mach das mit One Click, Das das geht ja dauert. nicht. Ich kann das ja im Moment gar nicht runterladen, weil du lädst es ja gerade runter. Ja. Ich dachte schon, es kommt wieder was von irgendwie Kreditkarte überzogen oder sowas. Hast du so eine Meldung schon mal gehabt? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch Ich nicht so. glaube, ich glaube nicht, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das Dingens hier, dass Amazon das anzeigen würde. So, jetzt gucke ich aber mal. Ich sehe aber nichts anderes, was hier noch für 2,98. Doch, ich sehe Milo Qualoto. Ach, das Florence and the Machine Album. Ist das das Ja, das, oh ja, wo wir das gerade, ja, Thomas, das habe ich. Ist das das Aktuelle oder ist das Aktuelle? Ja, Na, das ist das das kann ich auch. Aktuelle, das hab ich auch auf CD. Das habe ich auf CD, das ist auch ganz nett. Das soll sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. Ja, Aber das. Bush ist ja, naja, ist nicht so ganz mein Fall. Ja, das ist okay, das habe ich, also das habe ich Nee. auf CD. Wieso haben die hier nicht eine Überschrift? eine Aufstellung mit den aktuellen Alben, die es im Moment so günstig gibt. Ja, das weiß ich auch nicht. Es gibt noch das Peter Gabriel Album, gibt es noch für 2,98. Ja, welches? Dieses Live-Ding? Ne, das Live-Ding. Nee, nicht das Live-Ding, das Neue. One Blood oder wie auch immer das heißt. Das ist also auf jeden Fall das Neue. Das ist aber doch dieses, das ist doch das Live-Album von dem letzten, oder? Ist das ein Live-Album? Das letzte hieß doch, das irgendwie das Album hieß doch New Blood und das ist doch jetzt irgendwie One Blood, dachte ich, das wäre eine Live-Version davon. Hm. Nee, also das New Blood 2011, also da steht nichts von Live dabei. Wüsste ich nicht. Steht nicht dabei. Also wenn man mal auf die MP3-Startseite geht, sieht man neu für 5 Euro. Ne, steht nirgendwo 2,98. Ich weiß wohl, steht nirgendwo. Kannst du suchen, wie du willst. Und dann sieht man hier die MP3-Downloads, Highlights und aktuelle Themen. 3 MP3-Alben für 12 Euro. Und dann sieht man aber auch, da taucht auch irgendwie die Slulu und das Florence and the Machine auf, aber da steht nichts von wegen, dass das jetzt nur 2,98 kostet. Nee, es ist sehr seltsam. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist ja auch mysteriös. Ob sich da wohl jemand eingehackt hat und das mal eben so spaßig untersetzt. Wenn man da unten guckt auf weitere Artikel für Sie, dann taucht bei mir jetzt auf Ceremonial, Florence and the Machine, 2,98 Euro, Bush, The Sea of Memories, 2,98 Euro und dann rechts daneben nochmal Florence and the Machine, Ceremonials, aber diesmal für 13,99 Euro. Mhm. Ja, das ist dann wahrscheinlich die normale CD-Form. Nee, da steht MP3-Download drüber. Das ist ja sehr seltsam. Vielleicht ist das irgendwie so eine Limit. Ja, es gibt da noch eine Limited Edition, das ist bestimmt die. Also bei dem 2,98 12 Stücke. Jetzt gucken wir mal, ob bei dem anderen irgendwie mehr drauf ist. Ja, bestimmt. Ah ja, bei dem anderen sind 20 Stücke drauf. Mhm. Ist es bei dem Lulu auch so? Wollen wir da nicht hoffen? Nein. Nein, da gibt's eine Fassung und fertig. Also das Ceremonials hast du auf CD, dann kann ich mir das wieder sparen, dann kannst du mir das mal ausleihen. Gerne doch, damit du wieder einen schönen Stapel CDs zu Hause hast. So, ich habe herausgefunden, was für Matches es bei Vengeance gab. Ich konnte da jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, aber ich denke, wir haben beide unsere Wertung. Ja, wir können ja mal allgemein drüber sprechen. Ja, allgemein, also wir werden einfach mal ganz schnell die Matches abtackern. Irgendwelche Interviewsegmente und so dazwischen werden wir jetzt nicht mehr besprechen. Da habe ich keine Lust drauf. So, Vengeance 2011, San Antonio, Texas, AT&T Center, 23.10.2011, schon ein bisschen her. Denn wir schreiben jetzt schon November und das war im Oktober. Aber es war gut. Das war gut. WWE Tag Team Championship Match. Airborne besiegen Dolph Ziggler und Jack Swagger. Durch die Airborne von Born gegen Ziggler habe ich 13 Minuten 23 und dem Match habe ich 3,5 Sterne gegeben. Schöner Opener. Ich habe doch auch Sterne verteilt. Wo habe ich denn das? Fällt mir gerade ein. Und da heißt es immer, ich wäre so unordentlich. Also ich habe meine Sternewertung zum Glück noch gefunden. Ich guck mal, ob ich... Nee, es könnte sein, dass ich doch nichts aufgeschrieben habe. Hier ist nichts drin. Ich habe ja... hier eine Schublade, wo meine Notizblöcke sind. Und wenn es hier nicht ist, habe ich mir keine notiert. Ich habe mir tatsächlich keine Sterne in der Wertung notiert. Also ich fand auf jeden Fall, das erste Tag Team Match hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war überrascht, wie gut mir das gefallen hat. Also ich würde dem wahrscheinlich, also 3,5 würde ich dem auch mindestens geben. Okay. Okay. So, dann muss ich das iPad wieder aufmachen. Ich mache ja jedes Mal zu hier. Aus unbekannten Gründen. So, direkt nach dem Match. Dolph Ziggler hat schon das erste Match verloren, kam dann Zack Ryder zum Ring für das United States Championship Match und Dolph Ziggler konnte Zack Ryder durch einen Superkick nach 6 Minuten 2 besiegen, 2,75 Sterne von mir, war jetzt nicht wie erwartet so toll und war jetzt irgendwie auch von der Legung hier, wie das gemacht wurde, erst verliert Dolph Ziggler, dann gewinnt er wieder, was war alles sehr komisch, hat irgendwie nicht so viel Sinn ergeben, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall 2,75 Sterne waren in Ordnung, konnte man sich angucken, war aber auch nichts Dramatisches. Ich gebe dem 3,25 und vom Booking her hat das nicht so viel Sinn gemacht, aber ich fand Dolph Ziggler grundsätzlich auch bei dem Match an dem Abend ganz ausgezeichnet. Also ich glaube, der hat tatsächlich doch die Chance, wenn man den mal irgendwann vernünftig bucht, auch im Main Event zu bestehen. Dolph Ziggler ist momentan... Gerade wenn er jetzt sozusagen im da dieses sogenannte Selling machen muss, das ist schon sensationell. Dolph Ziggler ist momentan dauerhaft fantastisch. Ja, also die erste halbe Stunde oder wie lange das jetzt insgesamt war? Ja, war gar nicht, glaube ich, gar nicht so extrem viel. Auf jeden Fall auch von mir Daumen nach oben. War im Prinzip die Dolph Ziggler Show und die hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, ich finde das so, mir gefällt das so ein bisschen, wenn Superstar zwei Matches hat und so nacheinander gelegt, das finde ich sehr schön. Das so was Zusammenhängendes hat das. Logischerweise. Ich finde das gut. Mir gefällt das. Wenn es dann auch rein drauf Sickler ist. Divas Championship Match, Kelly und Natalia Banned from Ringside, hieß es dafür. Bei Phoenix besiegt Eve Torres via Glam Slam nach 7 Minuten 18. Ich hatte so 7,5 Minuten ungefähr. Wer weiß. 2,5 Sterne war ein überraschend gutes. Ja, was heißt überraschend gutes? Eigentlich nicht überraschend. Ich war davon ausgegangen, bei Phoenix ist gut. Eve Torres kann auch wirklich was. Also es war ein sehr gutes Steven-Match. Ja, ich würde ihm auch 2,25, sage ich mal, geben. Ich war und fand auch für ein Frauen-Match war das eines der besseren im Jahr. Ja, genau. Dann gab es ein Singles-Match. Auch wieder im Prinzip gut, dadurch, dass es ein Frauenmatch war und die halt grundsätzlich irgendwie nicht so richtig großartig sind, war das jetzt nichts Herausragendes. Aber das war halt bei dem Frauenmatch, das erwartest du ja eigentlich, oje, hoffentlich ist das bald vorbei. Und das war in dem Fall auch nicht so. Das war einer der Gründe, weshalb mir der Anfang des Pay-Per-Views eigentlich sehr gut gefallen hat. Mhm. Da waren keine echten Ausfälle da. Sheamus besiegt Christian via Bro Kick. Ich glaube, da gab es ein ganz interessantes Finish, aber ich weiß auch nicht mehr. 10 Minuten 37, 3 Sterne von mir. Fand ich nicht so das beste Match von denen, gab schon besseres. Ja. Würde ich auch 3 Sterne geben. Das fand ich auch, das war so die erste bisschen Enttäuschung, weil ich da sehr hohe Erwartungen hatte. Da dachte ich, wenn das gut läuft, kann das sogar irgendwie in den 4-Sterne-Bereich gehen. Und die hatten deutlich schon bessere Matches. So, ab... Das Finish war nicht ganz normal, glaube ich, ein einfacher Bro-Kick, oder? Es war ein Bro-Kick, aber ich glaube, es gab ein bisschen viel Gekonter und so davor. Ich glaube, es war ganz interessant. Ja, das kann wohl sein. Kann mich auch dran erinnern, ja. So, ab da ging es dann für mich hoch. Da kamen dann die schönen, interessanten Matches, die auch wirklich gut waren. Tag-Team-Match. Ja, was kam denn als nächstes? Als nächstes kam dieses CM Punk Triple H, oder? Tag-Team-Match. The Miz und R-Truth besiegen Triple H und CM Punk durch eine Double-Team-Aktion namens Little Jimmy Final Nelly gegen CM Punk. Zuvor griff Kevin Nash in das Match ein und setzte Triple H außer Gefecht wie einer Powerbomb, die ziemlich aufs Genick ging. Oh ja, das sah nicht gut aus. Aber seitdem ist ja, glaube ich, Triple H ist überhaupt dann seitdem wieder... Triple H wurde bei Raw mit dem Sledgehammer zusammengeschlagen. Aber er hat zumindest ein bisschen so getan, als wenn er verletzt wäre. Ja, Triple H ist mit dem Sledgehammer von Kevin Nash zusammengeschlagen worden, ist ins Krankenhaus und ja, das war's dann erstmal. Ja. Und, also, und Shane und Kevin Nash ist wieder unter Vertrag, das wollte Triple H so, damit er ihn mal ordentlich fertig machen kann. Und Kevin Nash wird nächste Woche bei Raw da sein. Okay. Und wir freuen uns alle. Yeah! Ich nicht. Nee, ich auch nicht. 15 Minuten 23 von mir hier, also an Minutenzeit. Ja. 3,5 Sterne fand ich sehr, sehr unterhaltsam, hat mir sehr gefallen. Ich mache solche Matches, die etwas länger sind von der Dauer und die so ein bisschen wirken von wegen, keiner hat die Oberhand, aber es muss so ein bisschen roter Faden da sein natürlich und das war bei dem Match sehr gut gemacht. Das hat mir gefallen. Solche Tag-Team-Matches gefallen mir sehr gut immer. Also ich gebe dem Match 3,15. Ich fand, ja, das Match hat nicht so wirklich gut gefallen. Ich fand, das war alles ein bisschen verfahren und ich hatte da sehr hohe Erwartungen, weil ich dachte, Triple H und dann CM Punk, das kann ja eigentlich nicht schlecht werden. Also ich fand es irgendwie, meine Erwartungen hat es nicht erfüllt und mich nervt auch ziemlich diese Storyline mit Kevin Nash, weil ich will auch dieses Match zwischen Triple H und Kevin Nash nicht sehen. Nee, ich auch auf keinen Fall, aber meine Erwartung hat das Match auf jeden Fall erfüllt, das muss ich schon sagen. Nee, meine nicht. Also das war eines der wenigen, das war jetzt so ein Mittelteil, wo ich ein bisschen enttäuscht leider war. Non-Title-Match, Randy Orton besiegt Cody Rhodes via RKO und der RKO, das war sehr interessant, es gab da so Situationen, wo dann auch Cody Rhodes, glaube ich, die Crossroads gezeigt haben, ich dachte echt, das könnte jetzt vorbei sein und der RKO, der war auch wieder sehr interessant, ich weiß nicht mehr genau wie, aber war auf jeden Fall sehr interessant. 12 Minuten 12 und ich gebe schon wieder 3,75 Sterne, ich fand auch dieses Match wieder sehr, sehr gelungen. Also auf dem Gewicht 3,5 Sterne, hat mir besser gefallen als das Tag Team Match davor. Aber ich glaube, das war immer noch nicht das Match, wo Cody Rhodes jetzt bewiesen hat, dass er auch sozusagen auf einer Main-Event-Ebene mit so jemandem wie Randy Orton mithalten kann. Ich glaube, dafür war das Match nicht gut genug. Ich habe allerdings, muss ich sagen, von dem Street Fight bei SmackDown bisher nur die ersten 5 Minuten gesehen. Ich habe so gut wie kein SmackDown bisher gesehen und weiß nicht, ob das vielleicht bei dem Street Fight dann wieder ein bisschen besser aussah für Cody Rhodes. Ich habe SmackDown auch noch nicht gesehen. Ja, was soll man sagen? Also, ich weiß nicht, ob das wirklich so läuft. Von wegen muss ich jetzt einmal beweisen, so ein Match und gut ist. Ich denke, das ist eher durch eine dauerhaft gute Leistung. Und die ja, aber irgendwann muss mal so diese sozusagen herausragende Leistung kommen, damit man überhaupt die Chance kriegt, auch mal in einem Main Event zu stehen. Also, so wie das jetzt beispielsweise bei Mark Henry gelaufen ist. Der hat jetzt ein paar Mal auch wirklich gut ausgesehen und macht nur gute Promos und hat jetzt auch die Chance, dann zum zweiten Mal hintereinander, ja, oder zum dritten Mal sogar im, sag ich mal, Smackdown-Main-Event eines Pay-Per-Views zu stehen. Ah, Cody, also Cody Rhodes, erstens finde ich, Cody Rhodes ist kein Mensch für den Main-Event. Wird auch nie sein. Zweitens, Cody Rhodes wird von der WWE, von Vince McMahon etc. sehr gelobt in der letzten Zeit. Drittens, der zieht zum Beispiel auch jetzt bei den House-Shows, habe ich immer wieder gelesen, auch immer am meisten an Buhrufen und Heat und sowas. Und also, ich denke, der ist da schon auf der richtigen Bahn. Würde dem sogar das Potenzial für ein Main Event Heel geben. Ich nicht. Bin mir nicht so ganz sicher, ob dieses Gimmick mit der Maske dafür so ideal ist, weil das typischerweise eher so ein Mid-Card-Gimmick ist. Ja. Cody Rhodes und Main Event niemals. Und diese alberne, das ist übrigens, dass du die House-Show ansprichst, das ist interessant. Weil bei den House-Shows, was auch ein bisschen nervt bei seinen Promos, ist diese komische Stimme. Die lässt er bei den House-Shows weg. Bei den House-Shows spricht er ganz normal. Und da kriegt er es ja scheinbar sehr gut hin, dass er die Leute dann trotzdem oder vielleicht gerade deshalb heftig gegen ihn buhen. Mhm. Na dann. Okay. So. Heute ist übrigens, fällt mir gerade ein dabei, heute ist übrigens bei einer Hausshow in Dublin, Irland, Mick Foley aufgetreten. Stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Aber das war nicht heute, oder? Als Special Referee, entweder heute oder gestern. Ja, ist das nicht schon ein bisschen her? Nee, muss heute oder gestern sein. Morgen ist ja Raw aus England. Okay, dann war es aber gestern. Das passt schon. Ja. Naja. So, ich finde übrigens das Gimmick von Cody Rhodes sehr gut. Das Sprechen nervt wirklich ein bisschen, aber ansonsten mit der Maske finde ich sehr gut. World Heavyweight Championship Match. Mark Henry vs. The Big Show in a No Contest, da nach einem Superplex von Mark Henry gegen The Big Show der Ring zusammenbricht. Ja, das lässt sich jetzt schwer sagen. Also das Match, also mit dem Ganzen, die wurden dann noch so rausgetragen. Es wurde wieder dieses sehr nette Gefährt reingefahren, wo dann Big Show hinten auf dieser riesigen Tragebahn draufgepackt wurde und Mark Henry, der wurde unter bester schauspielerischer Leistung da so rausbuxiert. Oh Gott, was will ich jetzt sagen? Ja, also er hat mehr oder weniger ist er selber gelaufen. Also rausgebracht. Er ist ja nicht, das Ende war ein bisschen komisch. Ja, er wurde gestützt. Quasi nach draußen gelaufen und wurde dabei gestützt. Und dann ist er wieder zusammengebrochen unter bester schauspielerischer Leistung, wie ich nochmal hervorheben will. Ja. Sehr, sehr interessant, dass man da einfach dann mal Schluss gemacht hat und so. Also ich fand das ja, ich fand das ja sensationell. Also man muss ja sagen, dieses Ende, das gab es ja schon mal bei Big Show gegen Brock Lesnar. Und ich habe die Wrestling Observer Live Podcast, den habe ich erst nach dem Pay-Per-View gehört. Da hat der Mike Sempervivi sogar sozusagen die Aufnahme von dem Podcast war ja vor dem Pay-Per-View, hat sogar gesagt, wahrscheinlich passiert da sowas wie damals schon bei Brock Lesnar. Also der hat da schon vorausgesagt, dass das passiert. Ich hatte das aber nicht gehört und ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Selbst als die Kommentatoren dann gesagt haben, als die beiden da auf der Ringecke waren, hoffentlich hält der Ring, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich war extrem erstaunt und überrascht und habe da mit offenem Mund davor gesessen und ich war mir auch am Anfang gar nicht sicher. Ich habe ganz genau hingeguckt und dachte, ist das jetzt wirklich so, dass sie da den Ring dann haben oder ist der echt zusammengestürzt? Ich fand, das war sensationell gut gemacht. Also fand ich ganz großartig. War für mich die beste Szene in dem ganzen Interview. Mhm. Ja, also ich habe es natürlich auch nicht erwartet. Aber das ist da jetzt auch so gebannt. Also ich meine, ich kenne natürlich die alte Szene, dementsprechend fand ich das jetzt nicht so extremst überraschend. Überraschend. Nicht so extremst fantastisch. Trifft es wahrscheinlich eher. Also ich fand es überraschend und fantastisch und war sensationell gemacht und beide haben super mitgespielt und das war ein Ende, das man gut bringen kann, wenn man die beiden nochmal gegeneinander kämpfen lassen kann. Und ich fand auch das Match davor zwischen diesen beiden, da habe ich gedacht, das wird überhaupt nichts. Das wird wahrscheinlich nur irgendwie Bärhacks und lauter so langweilige Moves. Nee, da hatte ich nicht mitgerechnet. Da zum Beispiel hatte ich nicht mitgerechnet. Dass sie sich Mühe geben, das wusste ich. Naja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wenn die WWE mal wieder ein bisschen mehr so auf so ein Pay-Per-View, also WWE will ja jetzt sowieso wieder weiter hinaus planen, die Pay-Per-Views, sogar die Matches von Pay-Per-Views schon vorher, weite Zeit vorher festsetzen und ich finde das sehr schön, wenn auch für die Pay-Per-Views selber mehr so Spots und so Sachen geplant werden. Man nicht einfach sagt, hier zwei Leute in den Ring und fertig, dass da auch so ein bisschen Spots geplant werden. Das war auch beim Main-Event wieder so und das fand ich auch hier wieder sehr schön. War natürlich ein schöner Moment und 3 Sterne für dieses Match mit dem Ende. Ich gebe dem Ganzen 3/4 Sterne. Mhm. Also das Match hat zwar nicht so viel verdient, aber aufgrund des Endes. Und deshalb gebe ich dem 3/4 Sterne. Weil das war wirklich seit langem wieder so ein Aha-Moment von mir, wo ich dachte, oi, oi, oi, oi. Okay, das würde ich jetzt leicht überzogen nennen. Ja, aber ja. Das ist ja nur jetzt meine Meinung. Ja, ist richtig. Ich habe da ja nur noch mal was zu gesagt. John Laurinaitis kommt da noch rein und sagt, dass der Main Event aber wie angekündigt sein wird und ja, der Ring ist halt eingebrochen. Das heißt, das Last Man Standing Match zwischen Dario und Cena fand in einem halb zerstörten Ring statt, was die beiden nicht dran gehindert hat, erstmal eine fantastische In-Ring-Wrestling-Szenerie Sequenz einzubauen. Die war wirklich sehr, sehr gut. Huch. Und dann ging es raus um den Ring und da gab es auch eine fantastische Sequenzen. Jetzt so ein bisschen durchs Publikum, dann ging es Backstage. Und das war auch wieder so ein Match, wie gesagt, wo man gemerkt hat, da wurden Sachen vorher geplant, Spots und so weiter, Backstage mit dem Tisch und dann vorne im Entrance-Bereich wurde Dario ziemlich hart durch so einen Tisch geschleudert und dann gab es ja diese, ja, als er da hochklettern wollte und durch den Tisch geschleudert wurde, dann wurde Cena da in dieses V von Vengeance da so reingeschmettert. Am Ring gab es, glaube ich, auch noch irgendwelche interessanten Sachen, ja, wo Ricardo Rodriguez da auf der Ringstange da dann so saß und diese Sachen da. Dann gab es den FU durch den Tisch von der Ringtreppe. Es gab wirklich sehr, sehr viele schöne Spots. Und es war ein Match, da hat man gemerkt, das wurde geplant. Da saß jemand davor und hat das durchdacht. Alberto Del Rio besiegte dann John Cena durch einen Schlag mit dem Titel zuvor, griffen The Miz und Ash Roof in das Match ein und attackierten John Cena. 26 Minuten 58, 4,5 Sterne von mir. So möchte ich ein Last Man Standing Match sehen. Also so gut fand ich das Match nicht. Ich fand das sehr gut. Ich gebe dem 3/4 Sterne. Ich fand das überraschend, dass das so stattgefunden hat. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Ring in der Ringpause irgendwie wieder aufgebaut wird. Ja, da war ich auch fest von überzeugt gewesen. Das fand ich aber so fantastisch gelöst, weil man sich das so natürlich auch noch im Gedächtnis behält. Das ist fantastisch. Für immer wird man das Match, wenn man da noch dran denken, von wegen Last Man Standing Match im zerstörten Ring, das findet Platz auf diversen DVD-Collections, die noch rauskommen, das ist fantastisch gemacht. Ja, das fand ich auch. Also es ist ja auf der einen Seite ist ja so eine zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite, dadurch, dass natürlich kein richtiger Ring da ist, kann man bestimmte Aktionen, diese ganzen Aktionen, wo man dann ins Seil halt reinrennt und zurück und so, die nimmt man den Wrestler natürlich weg. Das heißt, da müssen die Wrestler dann improvisieren und dann mehr halt so Mat-Based Wrestling zeigen. Aber das hat gerade den Reiz ausgemacht. Das haben viele sehr stark ja kritisiert, dass man eigentlich den Wrestlern quasi Teil der Arbeit weggenommen hat. Und ich fand auch gerade wegen des, weil das so anders aussah, dass das was Besonderes dann hatte. Und auch dieser Ring, der war ja nicht nur eingestürzt, sondern der war ja dann auch noch in dieser Schräge, so nach unten. Er war eigentlich nur auf der einen Seite so richtig eingestürzt. Also wirklich ging dann so nach unten. Das war sehr gut also die eine Seite war frei. Auf der linken und der oberen Ringseile. Da konnte man sich noch so leicht anlehnen. Und unten konnte man dann Leute halt auch mal rausschmeißen. Da gab es, glaube ich, auch diesen Spot durch den Tisch und so weiter. Und es gab... Ja. Nee, das war TNA, das ist was anderes. Na, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, das war so ein bisschen wie ein Tisch, wo ein Tischbein halt weggebrochen ist. Mhm. Fand ich auch ganz, ganz hervorragende Geschichte. Und deshalb hat mir das Pay-Per-View auch sehr, sehr gut gefallen. Also dieses Deshalb habe ich auch geschrieben, dass das ein Pay-Per-View ist, wo ich mir vielleicht sogar die DVD holen will, weil da jetzt zwei Szenen, einerseits dieses Einstürzen des Rings selber und dann das Match, was danach noch in dem eingestürzten Ring stattgefunden hat, weil das schon außergewöhnlich war, fand ich. Das ist schon was, an das man sich in Jahren sicherlich auch noch erinnern wird. Ja, DVDs kaufe ich mir jetzt generell nicht mehr, weil ich habe das ja immer, die Aufnahme von Sky, das sollte reichen. Aber du überlegst, ob du dir die King of the Ring Best of kaufst. Ja, das stimmt, da denke ich drüber nach, weil da gibt es so Matches, zum Beispiel dieses Kurt Angle und Shane McMahon. Das war ja ein fantastisches Match damals und das habe ich nicht auf DVD, die King of the Ring 2002, die bekommt man so nicht mehr. Ach so, dann muss ich aufpassen, dass ich die gut aufbewahre. Meine ich zumindest, also meine ich. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Na, auf jeden Fall, da sind sehr viele schöne Matches drauf. Wenn du das Match nicht hast, allein das Match ist eigentlich eine DVD-Sammlung wert. Ja, da sind sehr viele schöne Matches. Also da denke ich wirklich drüber nach, nach langer Zeit mal wieder. Mhm. Du darfst jetzt deine abschließende Bewertung, Daumen und so weiter zu Vengeance. Daumen nach oben. Ja, das geht ja flach, sag mal ein bisschen mehr, ich muss ja noch irgendwas machen. Ja, Daumen nach oben. Eine DVD-Kaufempfehlung. Im ersten Teil die Dolph Ziggler Show, sehr gut. Danach für mich persönlich ein paar kleinere Enttäuschungen, aber trotzdem keine schlechten Matches, so wie Christian Sheamus und CM Punk Triple H. Und dann am Ende mit diesen zwei Main Events, SmackDown und Raw, auf jeden Fall Erinnerungswürdiges. Und dementsprechend Daumen klar nach oben, einer der besten Pay-Per-Views der WWE in diesem Jahr. Ja, Daumen nach oben auch von mir, ein unterhaltsamer Pay-Per-View mit einem sehr, sehr guten Main Event. Erinnerungswürdig, wie gesagt. Also der Main Event war wirklich fantastisch. Hattest du eigentlich schon deine Sterne für den Main Event vergeben? 3 oder 4. Ja, okay. Vengeance, gut. Ja, also jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken, wenn wir noch durch Raw durchholen. Ja, wir wollen das in wir wollen das jetzt nicht von vorne bis hinten besprechen. Definitiv nicht. Alle Szenen mit den Muppets. Alle Szenen mit den Muppets. Das können wir auch weglassen. Ja, eigentlich schon. So, du fängst anscheinend nicht an, also muss ich anfangen. Eine Notizen, ich bin ja am Bügeln, ich kann nur kommentieren. Nee, ich habe auch keine Notizen. Ich könnte jetzt aus der Erinnerung, außer dass bei einem Match Beaker zum Ring irgendwie gekommen ist, das hat man nicht gesehen, und da eine Flüssigkeit hingegeben hat und dadurch ein Muppet in das Match eingegriffen hat und ein Wrestler dadurch sehr schlecht aussah, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Aber der Wrestler war Jack Swagger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie die Muppets heißen. Ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem nicht im Englischen. Also ich kenne natürlich Kermit und Miss Piggy und so, das weiß ich natürlich. Ja, die haben ja im Englischen teilweise auch andere Namen als im Deutschen, glaube ich, oder? Ja, da würde ich mal von ausgehen. Wissenschaftler, diese Wissenschaftler weiß ich auch nicht genau, wie die heißen. Ich weiß nur, dass dieser mit den roten Haaren, der diese lustige Szene mit Sheamus hatte und der ja so ein bisschen der heimliche Star der ganzen Show war, weil er auch in einem Match eingegriffen hat, ja, dass der im Englischen Beaker heißt. Aber ich weiß nicht, ob er in der deutschen Muppets-Version auch Beaker heißt. Es kommt gerade so ein bisschen Lust auf Muppets heute Abend auf. Vielleicht gucke ich Muppets heute Abend. Läuft das denn nur da? Nee, ich habe so ein paar DVDs hier. Ja, wobei die Filme sind nicht so gut wie die Shows. Die Shows habe ich, glaube ich, nie gesehen. Die sind eigentlich ganz gut. Gibt's hier auf DVD? Bestimmt. Muss man gleich mal gucken. Auf jeden Fall, dann gab es ja noch Animal, der hat einmal die Ringglocke betätigt. Ja, Animal ist sonst der wilde Schlagzeuger. Okay, dann gab es diese zwei alten Herren da oben, die immer das ein bisschen kommentiert haben. Ich weiß nicht, wie die heißen. Der eine heißt Waldorf und bei dem anderen weiß ich es jetzt auch nicht so aus dem Kopf. Das sind die, die immer negativ über alles, was sie sprechen, gesehen. Muppets war ja wirklich so eine, so als Grundidee von der Muppet-Show. Muppets war immer so eine, ja, so eine Kabarett-Show, die Muppets halt organisiert haben. Und die beiden waren in dem Theater, wo diese Show stattfindet, und haben immer schlecht über die Show, die sie da sehen, gesprochen. Und dann war natürlich hinter den Kulissen bei den Muppets immer furchtbar riesiges Chaos, weil das mit der Show alles nicht so richtig klappte. Ich sehe gerade, die Muppets, die gibt's auf DVD. Muppets Show Staffel 1. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es da gab. Wir gucken. Ich war ehrlich gesagt überrascht, als sie bei Raw kamen, dass die da einen neuen Film beworben haben, dass es da noch neue Filme und sowas überhaupt gibt. Und die DVD-Staffeln sind auch noch recht neu rausgekommen und es scheint mir hier 3 Staffeln von zu geben. Mit jeweils wie viel Folgen? Kannst du das irgendwie sehen in der Beschreibung? Also hier sind 4 Disc und eine Spiellänge von 610 Minuten, das ist recht viel. Ja, ich glaube, so eine Show ging immer so eine knappe Stunde. Oder? Ja, 24 Folgen. Oh, das ist aber okay. Da sollte man sich tatsächlich mal überlegen, ob man da nochmal zugreift. Ich habe ja noch so einen netten Gutschein. Ich hau das mal so ganz nebenbei in den Einkaufswagen. Mal gucken. Da da gerade so ein bisschen Lust aufgekommen ist. Ist auch mit englischer Tonspur, oder? Da gehe ich mal von aus. Weil das könnte ich mir vorstellen, das war damals komisch, weil das ja so eine Show war, wo auch viel Gesangseinlagen dabei waren. Dass dann Zwischentexte immer alles auf Deutsch waren und wenn dann der Gesang kam, ging es rüber ins Englische. Das war immer ein bisschen komisch, weil dann natürlich die ganzen Muppets irgendwie ganz andere Stimmen hatten. Mhm. Ja, man kann sich das dann ja, also ich weiß, also die deutsche Synchro, soweit ich das kenne, ist auch nicht schlecht. Man kann sich das ja auf Deutsch und Englisch angucken. Das ist ja das Schönste. Man kann ja hin und her wechseln, man kann sich beides Folgen doppelt angucken und so weiter. Naja, auf jeden Fall, das war sehr gut und die ersten 10 waren auf jeden Fall, es gab vorne rechts am Entrance-Set auch noch dieses Pult für die Muppets. Da gab es diese Sequenz mit Kermit und Miss Piggy dann erst. Und dann kam ja Vicky Guerrero raus und hat Excuse Me gesagt und Miss Piggy hat sich ja ein bisschen mit Vicky Guerrero angelegt. Jack Swagger kam mit und hat Kermit so ein bisschen bearbeitet da. Das war sehr witzig. Und dann kam Santino dazu und hat so ein paar Matches angekündigt, die dann kamen halt. Ja, ist auch interessant, dass Santino jetzt die Matches macht. Er hat die, also er hat glaube ich sogar gesagt, er soll, oder er hat gerade die Anweisung bekommen und so weiter. Ja, interessant ist ja, dass Santino Matches angekündigt hat, wo er ja der Meinung war, dass sie für die Heels schlecht waren. Da hat man sich dann gefragt, weil er hatte ja gesagt, dass er John Laurinaitis die gemacht hätte, ob John Laurinaitis denn jetzt doch ein Babyface ist und kein Heel. Wer weiß, wer weiß. Das ist überhaupt noch nicht so ganz sicher, ne? Also ein bisschen von der Entscheidung, er sagt teilweise so Sachen, die face-mäßig sind und dann sagt er wieder was, wo man das dann wieder auf Heel auslegen kann. Da ist immer so ein bisschen die Frage, ob das vorher wirklich in der Face-Rolle ist oder man weiß es noch nicht so wirklich. Also ich habe den Eindruck, er soll jetzt Heel sein, aber... Ja, habe ich auch, aber es ist teilweise, es scheint so ein bisschen... Er macht erst auch Face und dann bringt er eine Heel-Sache, die wohl anscheinend alles face-mäßige so ins Heel-mäßige abbringen soll, aber das klappt halt nicht immer so. So, ich bin jetzt gerade beim Warenkorb. Die Muppet Show, Staffel 1. Ich bezahle dafür 2,99 €. Das ist doch unschlagbar. Weil du noch einen Gutschein hast, der aber nicht ganz ausreicht. Genau. Das ist sehr interessant. Alles, was du da einkaufst, läuft wahrscheinlich sowieso nicht auf deine Kosten. Nee, erstmal nicht. Das kommt danach. Achso, kriegst du deine Abrechnung? Oder wie läuft das? Die Abrechnung kriegt Mama und das wird dann wieder von meinem Geld abgerechnet, beziehungsweise je nachdem, ob ich dann was verkauft habe, wieder davon und so weiter. Oder habt ihr jeden Monat eine komplizierte Rechnung vorzunehmen? Nee, das wird ja nicht am Monatsende, das wird ja während, also wenn ich was bestelle, dann gucke ich, okay, habe ich was vorher verkauft für das entsprechende Geld. Dann gucke ich, okay, das passt oder ansonsten kriegt man mal einen Schein rübergesteckt oder sowas oder wird halt gesagt. Schein rübergesteckt? Ja, das läuft dir du dann. So, ich drücke jetzt mal auf Bestellung abschicken. Ich bekomme die dann am Dienstag zugeschickt. Das heißt, am Dienstag kann ich anfangen zu gucken. Ja, das ist ja auch voll schön. Ach, da freue ich mich jetzt gerade schon. So, dann haben wir hier die Möglichkeit, das über Facebook mitzuteilen. Ich habe kürzlich gekauft die Muppet Show Staffel 1. Das machen wir natürlich nicht. Man muss es ja nicht übertreiben. Habe ich das nicht toll gesagt? So. Die nächste Muppet-Szene war dann, glaube ich, das in dem Labor, wo dann dieser runde Melonenkopf da was zusammengebraut hat und dem, wie hieß der nochmal? Also ich weiß nicht, der Professor, heißt der vielleicht Bunsenbrenner oder so, weiß ich nicht, oder hieß der Beak im Deutschen Bunsenbrenner? Und der andere heißt Beak. Also das eine ist der Professor und das andere ist... Ja, es gab, man hat bei dem einen Kamera, da hat man einmal kurz das Schild gesehen mit dem... Namen drauf wahrscheinlich auch. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich habe den Namen schon wieder vergessen, kann ich nochmal kurz? Sagst du nochmal? Achso, Entschuldigung, Beak. Beak. Oder Beaker, nicht Beaker. Beaker. Ja, Beaker hat dann so ein Gläschen mit so einer dampfenden Flüssigkeit bekommen und ist dann auf dem, er sollte es ganz schnell zu Santino bringen und ist dann auf dem Gang auf Frischen gestoßen, der das dann erstmal unter die Nase, ja, erstmal dran gerochen hat und hat dann das seiner Meinung nach Beste getan und das erstmal auf Fußboden ausgegossen. Bika war ziemlich aufgedreht und dann kommt Sheamus dazu, nachdem Christian da also den Kopf von dem Bika so ein bisschen runtergedrückt hatte. Das sah auch sehr, sehr witzig aus. Und Sheamus outete sich dann als Familienmitglied. Hat dann noch ein bisschen also, die Haare so hoch gestylt und so. Sheamus ja rote Haare hat, die er auch so nach oben abstehend hat. Und dieser Bika hat auch im Prinzip tatsächlich dieselbe Frisur. Ja, und hat dann auch noch die Haare hochbekommen von Sheamus. Ja. Es war toll. Sowas mag ich. Das fand ich auch eine sehr, sehr gute Szene. Ja. Da hatte ich auch nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie schädlich für Sheamus ist, dass er dadurch, dass er dann mit der Puppe was am Rummachen war, dass ihm das irgendwie jetzt als Wrestler oder so geschadet hätte. Nee, Quatsch. So, dann haben wir gesehen, dass Animal da die Ringglocke wie verrückt betätigte. Dann wurde zwischendurch immer wieder auf die beiden alten Herren gezeigt, die da ein bisschen was kommentiert haben mit ihren Chips da oben. Oder Keksen oder was auch immer. Ja, das habe ich nicht so genau gesehen, was sie hatten. Aber den Kommentar von denen konnte ich auch nur schlecht verstehen. Irgendwie. Ich weiß nicht so genau, worum es da ging. Also einfach nur, dass ihnen das nicht gefällt. Ja, also zum Beispiel vor dem Main Event Cena gegen John Cena, da hat der eine immer wieder What gesagt, von wegen hat er nicht verstanden. Dann wurde vorher einmal Stone Cold und so erwähnt und später, als dann das Cena-Match kam, hat der eine mal so mit der Hand gewählt von diesem You Can See Me und ist dann und dann meinte der andere von wegen, ich sehe ja eh gar nichts und der andere meinte dann wieder, hast ja Glück, jetzt wo The Miz kämpft und ist da von dem ganzen Gewedel vor den Augen, ist er dann so nach hinten gekippt. Ja. Naja. Und dann gab's ja vorher auch noch die Szene, die du erwähnt hast, möchtest du die mal erzählen? Meinst du jetzt in dem Match mit Jessica? Genau, war das, genau. Das war fantastisch. Das darfst du jetzt einmal erzählen. Also Jack Swagger hatte ein Match gegen Santino Marella und irgendwann im Laufe des Matches, jetzt muss ich mal überlegen, haben sie dann Bika, der beim Ringen stand, eingeblendet und der hatte dann doch so eine Flüssigkeit dabei. Also ja, ich glaube, der kam an der Stelle irgendwie, ich hatte so das Gefühl, der kam unterm Ring hervor oder so. Ja, nur eine Handpuppe. Also, ja, genau. Wie soll er da zum Ring laufen, ohne dass man dann den, der es bedient, sieht? Und dann, wie war denn das? Er wollte die Flüssigkeit Santino ja eigentlich geben, damit er sie trinken kann, aber Santino hat die, oder ich weiß nicht, war das Unfall? Da hat Jack Swagger jedenfalls Flüssigkeit ins Gesicht bekommen und ich weiß nicht, danach ein Einroller, jedenfalls hat Jack Swagger dadurch verloren. Ja, er hat einen Schluck davon genommen und man hat gesehen, er fand es ziemlich eklig, dann stand er da, Jack Swagger hat ihn so umgedreht und hat das direkt ins Gesicht gespuckt bekommen. Ah ja, dann war das sowas, ja. War sehr gut gemacht, fand ich super. Macht es denn toll. Das war sicherlich die beste Szene für Mika. Ja. Ach, die Muppets sind toll. Ja. Und das waren dann eigentlich auch die Muppets. Gab's noch irgendwas? Nee, ne? Ich weiß gar nicht, das war der Main Event, war das nicht? Am Main Event, es gab noch mit Hornsbock. Nee, noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch einen Muppets-Promo mit Miss Piggy und Hornswoggle. Miss Piggy hat da so ein bisschen bei John Morrison rumgeflirtet und fand den ganz toll und John Morrison hat da jemand anderen hervorgeholt für Miss Piggy, das war dann Hornswoggle. Der hat dann erstmal einen, der wurde dann erstmal K.O. geschlagen. Kam dann noch irgendjemand? Irgendjemand kam noch, oder? Irgendwann, am Anfang kam nochmal Kelly Kelly dazwischen. Oder hat sich Kelly Kelly und Miss Piggy haben sich dann noch, ja, das war am Anfang, als Jack Swagger und das am Entrance-Set war. Da kam dann noch Kelly Kelly, hat Kermit geküsst und Miss Piggy hat sich da dann drüber aufgeregt. Genau. Ja, dann kam das Rock-Promo am Anfang. Direkt am Anfang. Das darfst du einmal erwähnen und wie es zu diesem Promo kam und so weiter. Ja, Cena hat ja in der Woche davor bei Raw gesagt, er bräuchte einen Tag-Team-Partner bei Survivor Series, damit er gegen Miss und Artus bestehen kann und im Lockerroom von WWE, da sind ja alles nur Luschen. Deshalb braucht er jemanden, der nicht bei der WWE ist und deshalb würde er gerne mit The Rock zusammen gegen die beiden antreten. Und dann wurde angekündigt, dass The Rock bei Frage antwortet. Und dann hat The Rock erstmal gesagt, auf keinen Fall. Und dann hat er gesagt, aber morgens, wenn er um 4 Uhr aufsteht und auf seinen Twitter-Feed guckt, sagen ihm alle Leute, er muss das unbedingt machen und deshalb macht er das. Fand ich also ziemlich schwach. Ja, was ich vor allem als Kritik mal äußern möchte, The Rock, der hat Millionen an Dollar, der soll ja bitte mal ein vernünftiges Mikro kaufen. Das ist mir schon aufgefallen, als dieses komische YouTube-Video hochgeladen hat. Das ist, der Mensch, der könnte sich sonst was an Technik holen. Der hat da irgendwie sonst was, eine Billigkamera mit einem billigen Mikro, was da ganz halt knistert und bei, wenn er ein bisschen lauter wird, da total schrecklich. Wahrscheinlich findet er das gerade gut so, weil das wirkt dann irgendwie, weiß ich nicht, für ihn da irgendwie. Ja, zum Gucken ist es jetzt nicht so schön. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist Absicht, aber ich finde das auch nicht gut. Ja. Ja, dann hätten wir eigentlich das Wichtigste von Raw besprochen. John Cena hat The Miz im Main Event wieder sehr... Main Event war doch irgendwie auch was mit Cena. Ja, wollte ich jetzt eigentlich gerade erwähnen, ja. Nee, genau umgekehrt, das sollen wir noch sagen. Im Main Event hat doch Cena noch R-Truth und The Miz, die irgendwie angegriffen hatten, fertig gemacht. Ich wollte das gerade noch sagen. John Cena hat The Miz wieder mal sehr, sehr einfach besiegt. Zwischendurch kam dann noch R-Truth da in so einer komischen... Scream-Maske aus dem Publikum und hat Cena da angegriffen, hat dann letztlich auch nichts gebracht, wurde dann auch noch fertig gemacht nach dem Match. Ich finde das sehr unglaubwürdig, wenn aus dem Publikum irgendwelche Wrestler, verkleidet oder sonst was, und die dann von den Security-Kräften nicht zurückgeholt werden. Ich meine, es ist natürlich logisch, aber man könnte das ja irgendwie mit einbauen. Das wirkt für mich immer wieder, das ist total unglaubwürdig. Weißt du denn, was dieses Kostüm von Artus für eine näher Bedeutung hat? Dieses, wie du nennst es, The Scream, man könnte ja auch auf Deutsch sagen, der Schrei. Heißen die Filme auf Deutsch nicht auch Scream? Die heißen auf Deutsch auch Scream, deshalb übersetze ich das auch nicht in der Schrei. Ja, es geht ja auch nicht nach dem Film, sondern der Film wiederum basiert ja auch auf dieser Maske, ne? Und okay. Diese Maske kommt eigentlich aus einem Bild von Edvard Munch. Und dieses Bild heißt tatsächlich der Schrei. Okay, aus dem Bild. Und gut, das wissen wir. Scream hat sich nur darauf bezogen, weil die halt nach diesem Bild gibt es halt diese Masken und die spielen ja, da ist ja wohl auch jemand dann mit so einer Maske verkleidet. Mhm. Aber der eigentliche Ursprung ist das Bild und deshalb heißt es dann tatsächlich der Schrei, weil das auch der Schrei. Ich glaube, das ist ein, weiß ich gar nicht, Däne oder Norweger oder so, Edvard Munch oder Munch. Bin mir nicht ganz sicher. Na denn. Ja, und es gab noch ein sehr gutes Match, wie ich fand, zwischen Alberto Del Rio und Big Show. Das war fast ein bisschen wie so ein Last-Man-Standing-Match mit diesen ganzen Auszählen und dann lagen wieder beide und so weiter. Das fand ich sehr gut. Das war wie so eine Schlacht. Beide hatten sehr gute Chancen. Big Show hat am Ende zwar gewonnen durch einen Knockout-Punch, aber beide sahen durch das Match sehr, sehr gut aus. Und das war das Wichtigste von Raw. Ja, das kann man so sagen. Sehr gute Ausgabe, werde ich nochmal gucken. Hat mir gefallen. Ich fand die Sachen mit den Muppets fand ich sehr gut, aber das ganze Booking in der Show fand ich ziemlich furchtbar. Also speziell, dass John Cena da beide fertig gemacht hat, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil die beiden ja bei Survivor Series sicherlich eher überlegen aussehen werden und vielleicht höchstens dadurch verlieren, dass sie untereinander in Streit geraten. Das fand ich ein bisschen komisch. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber das hat man wohl offensichtlich absichtlich gemacht, weil in England jetzt, also am Montag, da wird John Cena mit Sicherheit von den Leutchen fertig gemacht. Und da man ihn nicht 3 Wochen hintereinander fertig machen wollte, haben sie gesagt, okay, dann machst du jetzt diese Woche, auch wenn es keinen Sinn macht, Miss fertig. So läuft das halt. John Cena muss immer gut aussehen. Naja, war auf eine gute Raw. Also Muppets habe ich mich immer drauf gefreut, vorher jetzt auch schon und Erwartungen haben sich erfüllt. Ja, sehr unterschiedliche Kritiken. Also die meisten vom Wrestling her, denen hat das überhaupt nicht gefallen und einige, die auch Muppets-Fan sind, fanden das die beste Raw aller Zeiten, weil die Muppets dabei waren. Aber vom Wrestling her war es wirklich nicht viel. Nee, aber mit die beste Raw dieses Jahres. Auf jeden Fall. Ich fand es eigentlich auch vom Wrestling her nicht so schlecht. Ich meine, das Cena gegen ein Mismatch, das war nicht lange, aber das war eigentlich auch bis zum Booking her eigentlich auch ganz okay. Und der Rio gegen Big Show fand ich ziemlich gut. Und es gab noch irgendein Match, was ich ziemlich gut fand. Big Show gegen Rio war mir tatsächlich zu lang. Das habe ich auch selten, dass mir so ein Match zu lang ist, aber mir war das zu lang. Ich fand das richtig gut. Und gab noch irgendein Match, was ich ganz okay fand. Ich weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall für mich auch eine der besten Raws bisher in diesem Jahr. Naja. Ja, haben wir das? Ja, viel mehr gibt's auch nicht. Hey, wir haben auch eine halbe Stunde überzogen. Aber wollen wir noch 5 Minuten machen, dann haben wir die 1,5 Stunden voll. Nö, nee, Moment nicht. Okay. Ich muss jetzt sehen, dass ich mein Zeug für morgen fertig bekomme. In einer halben Stunde gibt es Tagesschau. Dann wollte ich eigentlich noch die 5 Seiten lesen, aber das muss ich dann vielleicht morgen machen. Tagesschau. Und ja. Dann kommt ihr auf das Traumschiff. Ja. Ja, ich meine, die 5 Seiten lesen wirst du wohl noch schaffen. Ja, man muss schon ein bisschen konzentriert lesen und gerade das Ende möchte ich natürlich nichts verpassen. Ja. Ja, ich lese auch noch. Ich möchte unbedingt eins der neuen Bücher anfangen. Dementsprechend muss ich jetzt mal das alte durchlesen. Ja, das wäre auch wichtig. Welches liest du denn gerade? Welches ist denn das alte, was du liest? Ja, ich darf nicht schlafen, habe ich doch gesagt, Mensch. Ach so, ja, das ist richtig. Hast du erzählt. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Ja, das lohnt sich immer total mit Thomas zu reden. Da kommt dann immer ganz viel bei raus. Ja, wenn du so langweilige Bücher liest. Was? Nochmal. Wenn du so langweilige Bücher liest. Nee, das ist gar nicht langweilig, du. Ach so. Ja, dann. Ja, ja. So, dann sag mal deinen Spruch zum Ende der Show, den du immer sagst. Nee, das sollst du ja eigentlich wieder übernehmen. Du warst ja letztes Mal, hattest du ja irgendwie nicht so die Laune, das zu tun. Dann musste ich das ja machen und dann waren wir einmal gar nicht da. Jetzt solltest du nach Wochen und Wochen... Heute letzte Woche aufnehmen. Du hast mir immer noch nicht berichtet, wie denn eigentlich euer Kasper-Konzert war. Ja, das müssen wir ja, können wir noch privat abhandeln. Das müssen wir jetzt nicht mehr. Ach so. Ja, da muss ja was Besonderes passiert sein. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann sag ich mal zum Schluss Palim, Palim. Ja, jetzt wollen wir ja gar nicht hier so hektisch Schluss machen, ne? Sagst du nochmal? Ich hab doch schon einen Schlusssatz gesagt. Ja, du musst noch nachholen von letzter Woche. Palim, Palim.